das große Problem, dass wir eben nicht wissen, was die Alchemie ist und dass dann auch diese Themen, um die es da geht, falsch verstanden werden. Und man muss jetzt auch gerade Thema Steine erweisen, oder ich würde gerne erstmal so ein bisschen das Feld aufmachen, Genau. darüber zu Ja, sprechen, das was die bei. Alchemie ist. Und dann können wir auch über den Stein der Weisen Ja, sprechen. Das na, einfach, ja. es ist ein plakativer Aufhänger natürlich. Und ich wollte jetzt nur Klar. erwähnen, weil das ist eben das, was die meisten über Alchemie irgendwie noch so im Hinterkopf haben. Genau. Aber praktisch niemand versteht mittlerweile mehr, was eigentlich Alchemie tatsächlich ist. Ich glaube, Anton von Ludwiger beschäftigt sich auch immer wieder oder hat sich mit dieser Thematik beschäftigt. Das war auch so ursprünglich dann, ich habe das in einem Burkhard-Heim-Buch von ihm dann gelesen und Genau. da hat es bei mir dann auch so ein bisschen so, Alchemie, okay, müsste ich mir auch irgendwann mal genauer anschauen. Und dann hat mich eine Hörerin der Sendung, glaube ich, weiß nicht mehr genau, wer es jetzt war. Jedenfalls jemand hat mich dann auf dich aufmerksam gemacht und da dachte ich mir, na wunderbar, ein Alchemist. Genau. Ja, also vielleicht so ein bisschen zur Einleitung. Die Alchemie ist also jetzt nicht ein mittelalterlicher Vorläufer der heutigen Wissenschaften. Also nicht im herkömmlichen Sinne, wie man das sich so vorstellt, dass es eine rudimentäre Wissenschaft gibt, die sich dann immer entwickelt hat, immer doller geworden, perfekter geworden wäre und dann hätten wir das, was wir heute haben. Es ist eigentlich genau umgekehrt. Also die Alchemie ist eigentlich das älteste Wissen der Menschheit, ist die höchste Wissenschaft, was jetzt auch immer Wissenschaft bedeutet, natürlich der Begriff Wissenschaft, den müsste man eigentlich da auch ein bisschen auseinandernehmen. Die Alten nannten sich ja auch immer Artisten oder Künstler. Und damit ist eigentlich so auch die innere Verbindung zu höheren Themen, die mit Geist und Seele zu tun haben, verknüpft. Das muss man auch wissen. Also die Alchemie ist eine ganzheitliche Wissenschaft. Ich schreibe dann auch schon mal so einen Artikel, ganzheitliche, holistische, nicht lineare Wissenschaft. Und das klingt ja ein bisschen kompliziert, aber es bedeutet im Grunde, dass wir das Ganzheitliche, das Ganze immer sehen können in der Alchemie und dass sie sozusagen, wenn wir jetzt mal, das postuliere ich, das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, das kann man zwar jetzt mit der Alchemie erforschen, aber ich stelle das jetzt mal so in den Raum, der Mensch als höheres Geistwesen betrachtet, kommt in die Materie, so sieht die Alchemie das. Wir können auch so viele Bücher von dem Armin Risi zum Beispiel, und da gibt es auch ein aktuelleres, ich glaube, das heißt, ihr seid Lichtwesen. Und da wird es auch so ein bisschen geschildert, dass wir sehen können, dass auch die alten Hochkulturen im Grunde genommen wirkliche Hochkulturen waren und dass dann später die eigentlich zerfallen sind oder ein Verfall stattgefunden hat. Dass im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende die entsprechenden Hochkulturen immer unperfekter wurden, zum Beispiel in ihren Bauten und in diesen Dingen. Und das zeigt so ein bisschen das, worauf ich hinaus möchte. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Alchemie eben etwas ist, was wir jetzt auch in die graue Vorzeit der Menschengeschichte legen können, und zwar auch nicht wie der Mainstream das meint, also dass wir auch vielleicht auch eine ganz andere Menschheitsentwicklung haben, als uns das so geschildert wird, dann sind wir da so ein bisschen richtig. Also man muss sich so vorstellen, eine Universalwissenschaft, eine sehr hochstehende Wissenschaft, die sehr viel mehr Dinge kann als unsere heutigen Wissenschaften. Ja. Ja, das ist natürlich immer eine ziemliche Behauptung, ne, die sehr viel mehr kann als unsere heutigen Ja, Wissenschaften. Unsere ja. heutigen Wissenschaften können ja recht viel, vor allem was dann daraus abgeleitete Technologien anbelangt. Diese Sendung würde ja nicht stattfinden ohne die heutige Wissenschaft. Warum? Sie könnte auch, das ist ja eben, wir haben ein Bild, dass wir vorher sozusagen imperfekter waren und dass jetzt das alles ganz toll ist. Was ist aber, wenn es genau umgedreht war? Wenn wir sozusagen in eine Situation gekommen sind, wo wir sehr viel verloren haben und dass wir jetzt an diesem Punkt sind und das jetzt vielleicht alles sehr technologisch auch aufbauen, aber dass das nicht unbedingt früher mal schlechter war. Und ich spreche jetzt mal so von vor Jahrtausenden oder in diese Epochen, die alten Ägypter zum Beispiel auch die Zeiten der Götter nannten. Und das bedeutet ja jetzt, ich möchte jetzt die heutigen Wissenschaften in dem Sinne nicht schlecht machen, per se als Wissenschaft, so wie wir das verstehen, sondern vielleicht eher, also oder wie wir sie idealisieren, sondern vielleicht eher, wie sie im Moment ausgeführt werden. Also was wir im Moment haben, ist zwar eine Technologisierung, die aber negativ verläuft, also die den Menschen im Grunde ja krank macht. Das heißt aber nicht, dass es keine Technologie gäbe, die jetzt gesund sein kann. Ja, sondern die Ausführung, die wir jetzt haben, die ist eine andere, als es, sie ist nicht menschengemäß und nicht weltengemäß. Und das darauf will ich so ein bisschen hinaus. Ja, also nicht Wissenschaft an sich, ja, sondern einfach, wie sie im Moment ausgeführt werden ist, wird, ist sie nicht menschengemäß. Und wir haben eigentlich ein System, was uns ziemlich versklavt, wenn man so will. Ja, also was uns nicht frei lässt, aber nicht, weil die Wissenschaft an sich so ist, sondern weil sie momentan so belebt wird. Das wäre jetzt so meine Interpretation. Ja, wobei man könnte sich jetzt drüber streiten, wer uns versklavt, ob es die Wissenschaft ist oder nicht, doch eher die Wirtschaft und das Finanzsystem oder irgendwie. Ja. Aber vielleicht entspringt es ja demselben Geist, was es natürlich tut zu einem Teil. Ja, würde ich so sehen. Die Alchemie, also was tut die Alchemie? Also jemand will da schon Belege wissen, für das eben gesagt, dazu werden wir jetzt noch kommen. Also vor allem diese Technologien, die man, wie du jetzt sagst, auch von der Alchemie ableiten kann, würden mich natürlich interessieren. Aber fangen wir vielleicht mal beim ganz vorne an. Was ist jetzt die Alchemie? Ja. Also man kann sich da jetzt erstmal nur annähern, weil das kann man nicht in wenigen Worten beschreiben, weil es gibt so einen alten Spruch in der Alchemie, das heißt, der Alchemist kann nur durch Lebenserfahrung klug werden, das bedeutet, man kann die Alchemie jetzt nicht in Büchern lernen, nicht an Universitäten, weil sie immer mit einem selber zu tun hat. Und das, was wir so in der Alchemie finden, ist das, was wir vielleicht auch so ein bisschen in den alten Überlieferungen finden, was wir in älteren oder bei Naturvölkern finden, wenn sie zum Beispiel über die Entstehung der Welt spricht oder so, wenn wir uns das nicht, wenn wir uns das anschauen, nicht ganz als Märchen oder Symbolik sehen, sondern das vielleicht auch so ein bisschen wie der Axel Klitzke, ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, der diese Dinge auch in der Pyramidenforschung sehr mathematisch und mit Geometrie ausdrückt, dann finden wir, dass diese alten Hochkulturen oder die alten Überlieferungen doch sehr, sehr, wie soll ich sagen, also nicht nur Märchen sind, sondern faktisch Dinge beschreiben, jetzt nur mit anderen Worten, die wir heutzutage nachvollziehen können. Und so in diesem Bereich geschaut, sehen wir etwas, was sich jetzt nicht direkt intellektuell erfassen lässt im Sinne des Auswendiglernens, sondern wir können uns jetzt erstmal ein bisschen rantasten. Und beispielsweise die Alchemie erforscht die Natur, die erforscht beispielsweise die Natur, aber wie die Natur in ihrem Schaffen lebt. Damit ist natürlich auch das Universum, der Mensch und sowas gemeint. Aber eben nicht die reine Materie-Schau, sondern eben das, was lebendig dahinter steht. Und da kann man natürlich sagen, dass jetzt die Welt, wie wir sie jetzt erleben, als materielle Welt, ja auch nur eine ist, eine Welt der Wirkungen ist. Und die Ursachenebene, die ist woanders, die finden wir woanders, die finden wir in einer anderen Ebene. Also du sprachst Ludwiger an und Burkhard Heim, wenn wir uns Burkhard Heim anschauen, der hat ja diesen zwölfdimensionalen Raum auch nicht so aus Spaß gemacht, weil er eben gerade Lust dazu hatte, sondern er hat ja auch die Natur betrachtet und festgestellt, dass wir eben nicht nur die reine Materie haben, sondern dass da auch Dinge hinterstehen, die das, was wir als Materie oder was wir als Welt jetzt sind, wahrnehmen, überhaupt in Gang setzt oder woraus das Ganze entsteht. Und das ist eben auch etwas, was in der Alchemie eine ganz wichtige Rolle spielt. Und es gibt natürlich so einfach, man muss dazu sehen, dass die Alchemisten selber sehr viel dazu gesagt haben, was Alchemie ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das einfach so selber rumdefiniere, sondern wenn man die Alten studiert und die klassische Alchemie, so wie sie in Europa, aber eben auch so über Arabien zu uns gekommen ist oder aus dem Rasa Shastra, aus der vedischen Alchemie, die heutzutage noch sehr lebendig ist und wo Laboralchemie auch noch im großen Rahmen stattfindet, dann werden wir feststellen, dass die Alchemie eine völlig andere Denk- und Arbeitsweise ist als die heutige Chemie oder die heutige Denkweise. Aber sie ist genauso konsequent und genauso exakt und auch genauso wissenschaftlich, wie wir jetzt eine heutige Wissenschaft definieren würden. Nur sie ist von ganz anderer, sie kommt von ganz anderer Seite. Also sie ist eine, ich sag mal so, Wissenschaft, die eine geistrale Schau hat, eine ganzheitliche Schau, die also auch die Ebenen der Ursachen dahinter mit betrachtet. Und wir können einfach sehen, dass ein Beispiel wäre jetzt, dass die heutige Chemie, die bewegt sich, oder sagen wir mal überhaupt die Naturwissenschaften, sehr auf der physischen Ebene, chemikalisch-physischen Ebene, der materiellen Ebene. Und die Alchemie, die bewegt sich aber auf der nächsthöheren Stufe, also sozusagen auf der Stufe des Lebens, da wo die Matrix des Lebendigen ist. Und Paracelsus nannte das so, die höchste Weise der Alchemie wäre dann noch dasjenige, was den Menschen veredelt, ja, oder auch die Natur, Kreisläufe, sagen wir mal so, die Naturreiche auch veredelt. Also und da geht es eben auch um geistige Kräfte, um seelische Kräfte, weil die kann man da nicht mehr rauslassen. Und manche nennen dann auch die Alchemie als Lebenschemie oder benennen sie Lebenschemie. Und das bedeutet einfach, dass es jetzt nicht mehr nur um materielle Dinge geht, sondern eben um eine ganzheitliche Schau. Also denn die Betrachtung des Naturprozesses und der Kräfte, die darin lebendig sind, ja. Und da kommen dann auch solche Themen mit rein wie Allgeist oder eben auch wie der Paracelsus nannte, im Lichte der Natur schauen und solche Dinge, ja. Also das wäre jetzt so mal so grob umrissen, so eine Annäherung, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wohin das Ganze geht. Also es ist keine ausführbare rein materielle Wissenschaft, wo es nur um Technologie ginge. Gleichwohl hat sie das natürlich drin. Wir kennen das in den alten Veden, die Beschreibung der Vimanas, also diese Flugkörper. Und da ist sehr genau beschrieben beispielsweise, wie die funktioniert haben, wie die Antriebe funktionieren. Und das kann man natürlich nachvollziehen, allerdings mit alchemistischer Kenntnis. Ja. Also ein Beispiel wäre eben auch, dass man eben das Quecksilber, spielt da eine ganz große Rolle in den Veden, weil es auch symbolisch für etwas steht. Und dieses Quecksilber zu bearbeiten oder alchemistisch aufzuarbeiten, führt dann eben zu Effekten, die dann auch in diese Richtung, du hattest es angesprochen, Cache-Technologie und so führen. Und da sehen wir also diese Anknüpfung, dass wir eben auch für die moderne Welt, dass die Alchemie da ganz wichtig ist, weil sie eben menschengemäß ist. Das heißt, die Technologien, die man anwenden kann, die müssen dann auch nicht, wie wir das im Moment haben, gesundheitsstörend sein, sondern gesundheitsfördernd. Also wir sehen das Thema beispielsweise, wir haben Kommunikation und die Kommunikation funktioniert über Hochfrequenzen und die, wie wir jetzt festgestellt haben, schaden dem Menschen auf erhebliche Art und Weise. Wir kennen die Arbeiten von Professor Meil, der das über die Skalarwellenphysik sehr gut ausdrückt und es zeigt uns, dass diese Technologie eben auch genau in diesen biologischen Funkfenstern funktioniert, ja, und dass das uns eben auch krank macht. Nur man müsste es nicht so haben, man könnte es anders tun und dann könnte man auch kommunizieren. Also man muss sich jetzt nicht entscheiden zwischen Technologie und sozusagen Lebendigkeit oder Natur. Und das ist eben so das Thema, das wäre jetzt das Thema für die moderne Alchemie, die es jetzt noch gar nicht gibt. Das ist auch so ein bisschen mein Anliegen, da hinzukommen jetzt, dass Forschung betrieben wird, dass Menschen sich zusammenschließen, damit wir eben für das neue Zeitalter, also für das Wassermann-Zeitalter, was so viel im Gespräch ist, auch eine adäquate Wissenschaft bekommen. Und in der Alchemie haben wir aber auch noch alles drin. Da haben wir Kunst, da haben wir Religion und das jetzt im ursprünglichen Sinne Religio, die Uranknüpfung, ja. Also nicht im Sinne einer institutionalisierten Religion, wo man etwas glauben muss, sondern im Sinne der Gnosis oder Gnosis, der Gnosis, also des inneren Wissens oder Erfahrens, ja. Ja, hört sich spannend an, aber es ist offenbar sehr schwer fassbar, was jetzt Alchemie tatsächlich alles umfasst. Du sagst, es ist eine ganzheitliche Schau. Das heißt, es geht jetzt eigentlich vor allem um das Bewusstsein. Absolut. Also ohne Bewusstsein geht gar nichts. Also so wie ich das verstanden habe, beziehen Alchemisten ihr Wissen vor allem aus einer gnostischen Schau oder aus einem, also du nennst das auch die Anbindung. Also ich meine, ja, in der letzten Sendung ging es um solche Dinge. Ja. Da ging es um Techniken, in dem Fall aus der christlichen Mystik oder der abendländischen Mystik, die auch schon von Gebetsmönchen angewendet wurden, auch natürlich in Fernost und dort schon viel früher, um ja einen gewissen Geisteszustand zu erreichen, indem man dann quasi diese Verbindung wieder herstellt. Und du sagst jetzt, wenn ich das richtig verstehe, dass aus dieser Verbindung man dann tatsächlich verwertbare Einsichten gewinnen kann. Absolut. Ich würde das aber, also meine persönliche Meinung dazu ist, da möchte ich jetzt keinem zu nahe treten, aber die ist, man braucht noch nicht mal Übungen dafür. Also man muss einfach nur wieder zurückkommen an den Urpunkt. Es ist ja alles in uns. Ja. Das heißt, wir als lebendige Wesen haben eigentlich diese Uranknüpfung und man bräuchte im Grunde keine Übungen. Das ist was Individuelles natürlich, dass man einfach je nachdem, wie soll ich sagen, wie man das individuell lebt, genauso wie man eben Sport treibt oder Yoga macht, um sich in Form zu halten, was auch immer man meint, für das eigene Leben wichtig ist, kann man Übungen machen. Aber ich würde das einfach jetzt versuchen, ein bisschen allgemeiner zu fassen, dass man einfach sagt, der Mensch entwickelt sich im Sinne des Auswickelns, ja, entwickeln. Und das ist das, worum es geht. Das heißt, wir haben diese innere Anknüpfung, die ist aber sozusagen, nennen wir das mal so, in der Alchemie wird es auch so gesehen, dass der Mensch, zumindest jetzt so, wie er jetzt ist, als materielles Wesen geworden ist, so ein bisschen seine Uranknüpfung ja nicht verloren hat, ist vielleicht schlecht ausgedrückt, so nannten die Alten das, ich würde eher sagen, vergessen hat, ja. Und das Wiedererinnern daran, da wieder hinkommen. Wie das jetzt auf individuelle Weise geschieht, ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber es geht einfach erstmal darum, zur Ruhe zu kommen, an den eigenen inneren Nullpunkt zu kommen, dass man sozusagen wieder in sein Herz kommt und da findet diese Anknüpfung, zumindest nach alchemistischer Schau, statt. Wie man das jetzt im Einzelnen schafft, persönlich, das ist auch jedem selber überlassen. Wir sind individuelle Wesen, das ist auch wichtig, dass wir sehr, sehr individuell, weil das Ganze, so wird es auch wieder in der Alchemie ausgedrückt, spiegelt sich ja wieder in der Vielfalt. Und es ist gerade heutzutage sehr wichtig als individuelle Wesen, dass wir eben auch sehr individuell die Dinge erfahren, anfassen und auch leben. Man kann und darf eigentlich überhaupt nicht alles gleich machen, was jetzt auch so gerne versucht wird, sondern eben sehr individuell die eigene Anknüpfung wiederzufinden, die dann natürlich universell ist. Ja, die ist dann nicht mehr ganz so in dem Sinne, dass die Alten nannten, das alles kommt aus dem einen. Und das kann man in sich wieder entdecken, ja, übers Herz. Und das ist ungefähr das, worum es da in der Alchemie geht, dass wir da, braucht man, meine Meinung ist, man braucht nicht unbedingt Übungen, weil die Alchemie drückt es auch so ein bisschen so aus, dass man indem man durch das Leben geht und seine individuellen Anknüpfungen, Erfahrungen macht, man da dann auch wieder hinfindet. Wenn man das sozusagen über sein Herz macht, über die innere, wie soll ich sagen, Wiederentdeckung der Herzenskräfte. Und das ist dann schon der Prozess der sogenannten inneren Alchemie. Da hören wir ja auch öfter drüber, dass man natürlich jetzt die Kräfte, die man erforscht im Außen, dass man feststellt, dass die auch in einem sind und mit diesen Kräften quasi auch, oder dass man die in sich wirken lässt, damit diese Wiederanknüpfung stattfinden kann, damit man sich sozusagen dann wiederum entwickelt oder entwickeln kann, also auswickeln kann, dahin, was im Seelenplan quasi angelegt ist. Und das kann einem auch wieder niemand sagen. Da gibt's also kein Lehrer oder Guru oder irgendeine Lehre, was die Alchemie an sich in dem Sinne ja auch nicht ist, die einem sagt, wo es lang geht, sondern das ist wirklich eine eigene individuelle Erfahrung. Und gleichwohl braucht man natürlich die Umstände. Also das ist natürlich etwas, dass die individuellen Lebenserfahrungen auch damit zu tun haben, dass man sozusagen Bewusstsein, dass man lernt, dass man das Bewusstsein auch entsteht, damit man eben weiß, wo es hingehen soll, ja, und über welche ich nenne das jetzt mal so, Lebensart, Lebensmaßnahme, durch innere, tiefe innere Einsicht man sozusagen einnimmt, damit diese Dinge auch, die man für sich als sinnvoll erkannt hat, geschehen können. Ja, und das ist klar, es ist am Anfang alles ziemlich schwammig, weil man kann es nur, wenn man einsteigt, man kann es nur erleben. Also man kann das nicht, wirklich nicht sozusagen über ein gutes Buch oder über ein gutes Studium, dass man das dann sozusagen hat. Ja, das ist eben das, wie soll ich sagen, diese Anknüpfung an das Universelle. Das macht es einem dann am Anfang, im ersten Moment nicht leicht. Wenn man über seinen Schatten springt, geht's allerdings doch sehr leicht. Also weil alles in der Alchemie ist im Grunde einfach. Also wirklich auch vom Wort her, von der Eins. Ja. Aber ja, wenn du sagst, man braucht keine Übungen, ich meine, wie kommt man denn dann an sich selbst ran quasi? Die meisten meditieren, gibt eben verschiedene Arten von Meditation, es gibt natürlich auch andere Hilfsmittel, keine Ahnung, Halbedelsteine, alle möglichen Dinge, ja, Essenzen etc. Aber meistens braucht man doch irgendeinen Anstoß. Du sagst, das braucht man also nicht. Okay. Meine Meinung ist, das sind alles Hilfsmittel. Also wie gesagt, individuell an dem Punkt, wo man gerade steht, kann man durchaus gewisse Hilfen, wenn man die für sinnvoll empfindet, in Anspruch nehmen oder die machen. Aber Von sich aus braucht man das nicht. Das Leben selber ist es ja. Ja, das ist es, das Leben selber. Du schaust raus, du musst den Baum oder du musst nicht am Gras ziehen, damit es besser wächst oder so. Ja, das ist alles aber schon in der Angelegenheit. Wo ist der Beginn? Also wenn jetzt jemand sagt, okay, er möchte diesen alchemistischen Weg gehen, du gibst ja auch Seminare, wie starten die los dann? Also die Seminare, die Workshops, die gebe ich, oder sagen wir mal so, die gebe ich so, wie sie sich entwickelt haben. Es gibt kein Lehrsystem. Und jetzt war die Frage, bei mir war das halt so, dass eben angegliedert an der Zeitschrift Raum und Zeit, du hast sie erwähnt, das Ausbildungszentrum Naturwissen ist, denen ich auch sehr dankbar bin, dass sie der Alchemie diesen Raum gegeben haben. Und die haben mich gefragt, magst du nicht Workshops geben? Und dann war einfach die Frage, okay, ja, genau wie du jetzt auch fragst, habe ich mich gefragt, wie mache ich das? Und ich habe einfach angefangen, es gibt natürlich eine sogenannte klassische europäische Alchemie. Also es ist so, dass die Alchemie als Laboralchemie oder auch für die Heilmittelherstellung und sie sehr bekannt war und auch ja mal Mainstream-Wissenschaft war hier in Europa. Das wissen auch wenige. Newton zum Beispiel war ein ganz großer Alchemist und seine Arbeiten kommen eigentlich aus der Alchemie. Und man hat das natürlich alles jetzt ein bisschen anders dargestellt, weil man die Alchemie da nicht mehr drin haben wollte. Das lässt sich aber auch gut nachvollziehen. Aber das zeigt uns, dass die Alchemie auch mal einen ganz anderen Stellenwert hatte. Und ich muss jetzt einfach ein bisschen auch ausholen. Paracelsus zum Beispiel hat auch einen anderen Namen für die Alchemie vorgeschlagen, weil die zu seiner Zeit schon in Verruf geraten war. Und daran sehen wir also, dass die Alchemie schon eine größere Domäne hatte. Und vor allem jetzt für Europa, also es war mal früher anders, aber was wir noch so in Erinnerung haben, was man jetzt noch so bis zum Mittelalter rausarbeiten kann, ohne viel Mühe, das ist eben, dass wir sehen, dass das eben die Alchemie als Wissenschaft eben auch eine Heilwissenschaft war. Dass die berühmten Präparate der Alchemie, das schwingt immer noch nach, Lebenselixiere, aber es gibt eben auch faktische Belege, also die besonderen Antimonmittel. Das auch noch bis ins letzte Jahrhundert hinein von Frater Albertus, das ist der Albert Riedel, ein Deutscher, der nach Amerika ausgewandert ist, ein großer Alchemist, der dort da ganze Krankenhäuser mit diesen Antimon-Präparaten, mit den klassischen, versorgt hat. Dass diese Mittel eben diese großen Wirkungen haben, konnte da auch schulwissenschaftlich gezeigt werden. Und das haben wir noch so in Erinnerung, das war mal ihre große Domäne. Und wir finden das jetzt immer noch im Vedischen, im Rasa-Shastra. Das ist es sozusagen, die ein bisschen platt ausgedrückt, die Pharmazie des Ayurvedas, wenn es um diese Bhashmas, um diese berühmten Pulver geht. Und da haben wir dann auch zum Beispiel Metalle drin, die normalerweise hochgiftig sind und dort aber alchemistisch bearbeitet wurden und dadurch kein Gift mehr enthalten und große Heilmittel geworden sind. Und das ist so in etwa das, woran wir uns noch erinnern können, wo wir sagen können, okay, die Alchemie war mal, oder ja, sagen wir mal so, die Heilmittelbereitung. Und jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte jetzt zurückkommen auf deine Frage. Was hattest du mich noch gefragt? Genau. Wir sind jetzt noch immer bei diesem Einstieg. Wie beginnt man den Weg der Alchemie? Genau. Also, so, und das war jetzt mit den Workshops, siehst du, ich rede immer so groß und breit. Und daran habe ich dann in meinen Workshops angeknüpft. Ich bin dann also hergegangen, habe das, was wir jetzt immer noch, es gibt ja auch sehr viel Literatur aus dem 16., 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. Es gibt auch viel frühere Niederschriften und solche Themen, was man da eruieren kann und was man so, nennen wir es mal, Laboralchemie beschreibt. So gehe ich erstmal damit daran. Das heißt, die Teilnehmer kommen und lernen dann erstmal die Begriffe kennen der Alchemie. Merkur, Sulfur, Sal, was das alles wirklich bedeutet. Die Essentiale, wir gehen dann in die Essentialtrennung und dann zeige ich das am Anfang oder jeder muss es selber auch machen im Workshop an der Pflanze selber. Eine Pflanze, es werden Pflanzen genommen, weil die Metalle und das Mineralreich, das ist sehr aufwendig, das zu bearbeiten. Da muss man auch oft mit starken Mitteln ran und so. Das ist am Anfang nichts für Anfänger. Und dann kann man auch an der Pflanze viel leichter sehen, was das Wesen der Pflanze ist. Wir gehen in die Wesensöffnung, wir öffnen öffnen die Pflanze und arbeiten mit diesen subtilen Kräften. Wir zerlegen sie sozusagen, das ist ja das berühmte Solve et Coagula oder Spagyrik, was aus zwei griechischen Worten zusammengesetzt ist, trenne und verbinde. Und da trennen wir tatsächlich die Pflanze, aber wir trennen nicht Stoffe, sondern wir trennen diese sogenannten Essentiale. Wir trennen die Pflanze auf in Körper, Geist und Seele. Und diese drei kann man tatsächlich auch physisch darstellen, wo diese drei Kräfte quasi subtil an Materie gebunden sind. Wir reinigen das auf und dann führen wir das wieder zusammen und dann haben wir hohe Heilmittel. Ja, wir führen die Pflanze sozusagen in eine neue Geburt dadurch, in eine höhere Schwingung, in ein viel höheres, wie soll ich sagen, Erfassen, wo die Pflanze auch komplett ihr Heilmittel freigegeben oder die Heilkraft freigegeben hat und das, was sie noch begrenzt hat, ganz verloren hat. Ja, so, und durch diese Prozesse knüpft man in dem Falle jetzt an die Alchemie an und auch an die tieferen Themen und auch das, was ich so am Anfang gesagt habe, das kann man dann nur erfahren. Man kann dann im Workshop ein Erlebnis mitnehmen. Ich meine, das Reiche ist natürlich nicht, weil das sind so drei Tage, aber das ist schon mal ein erstes Erfahren, also ein wirkliches Wahrnehmen, was da so geschieht. Dann müsste man sich eigentlich weiter einarbeiten. Und das ist aber jetzt etwas, was sehr individuell eben auch von mir ausgearbeitet worden ist oder von mir als Idee im Raum steht. Man könnte die Alchemie auch ganz anders angehen. Und das ist aber jetzt auch wieder ein Thema, da stehe ich halt ein bisschen blöde da, weil sie ja nicht mehr gelebt wurde lange Zeit. Und ich jetzt im Moment auch keine andere Möglichkeit im Moment sehe, wie knüpft man da am besten an. Das wäre wirklich ein Thema, weil es gibt halt zu wenig Alchemisten. Das wäre wirklich ein Thema, dass mal mehr sich für Alchemie interessieren und dass diejenigen, die auch ein bisschen alchemistisch arbeiten, sich wirklich mal zusammensetzen und dann überlegen, wie könnten wir etwas schaffen, so dass man ganz individuell an die Alchemie anknüpfen kann. Also das wäre ist ein Arbeitsthema im Moment. Ne? Also es gibt da keine Faustregel, kann man jetzt im Moment nicht sagen, ich mache es jetzt im Moment so, über die klassische Alchemie, über die klassischen Dinge, die jetzt noch über die Veden, die jetzt natürlich mehrere tausend Jahre alt sind, und eben über die europäische Alchemie, die jetzt so wie sie jetzt momentan gelebt wird, nicht ganz so alt ist, weil wir haben schon im frühen Neolithikum hier eine Inquisition gehabt in Europa, wo sehr viel altes Wissen verloren gegangen ist. Und wo in der Alchemie also ein bisschen was, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen ganz verloren, aber schon das müsste wieder entwickelt werden. Ja, also wir haben noch urrudimentäres Wissen, was man wieder ausarbeiten müsste, und da gibt es nicht viele auf der Welt, die das im Moment sozusagen noch mit sich tragen. Ja, und da kommen natürlich Themen jetzt rein, die vielleicht jetzt auch nicht jedem Zuhörer geläufig sind, von Akasha-Chronik und so diese Themen. Also es ist nicht immer alles stofflich auch archiviert. Ja, also es ist eine große Aufgabe, die jetzt im Grunde anstehen würde. Ne? Das ist einfach so das Thema im Moment. Okay, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig konkret, weil okay, sagen wir, ich interessiere mich für Alchemie, aber ich höre da jetzt nicht raus, wie ich da reinkommen kann. Also ich meine, sagen wir, wenn man jetzt nicht auf einem Seminar von dir ist, Literatur, es kam auch im Chat die Frage, wir haben da einen Live-Chat, der mitläuft, und ich habe da immer so ein Auge drauf, nach Literatur, also gibt es da irgendwie interessante Bücher? Gibt nur Schrott, weil das Problem ist, die Geschichte ist die Lüge der Siegner, gibt es diesen Spruch. Aber gibt es alte Literatur, die du empfehlen kannst? Ja, es gibt natürlich alte Literatur, nur da kommt kein Anfänger mit klar. Also beispielsweise Isaac Hollandus, Kunkel, also die älteren Alchemisten, also Kunkel ist so aus dem 18. Jahrhundert, Philalethes, es sind alles so Klassiker, und es gibt auch Leute, die beschäftigen sich jetzt ausschließlich mit dieser Literatur, machen aber keine Laborarbeit, wissen dann auch nicht so genau, wie das ein oder andere gemeint ist. Ja, also das gibt's natürlich, das ist gar nicht das Thema, nur es gibt jetzt nichts Vernünftiges, so wie wir das heute kennen, mal ein Buch, was eine Einführung gibt. Es gibt zwei Werke, die jetzt so diese europäische Alchemie, auch so diese Laborarbeiten eigentlich beschreiben, die ganz gut sind, die sind leider beide vergriffen. Das eine wäre von Manfred Junius, Pflanzenalchemie. Das beschäftigt sich einfach mit diesem Thema, das ich gerade angesprochen habe, was ich auch im Workshop durchführe. Und das andere ist von Hornfischer, Daniel Hornfischer, Löwe und Phönix. Beide Bücher sind hochpreisig im modernen Antiquariat. Der Junius ist noch etwas günstiger. Der liegt so, glaube ich, im Moment habe ich es bei 140 Euro gesehen. Und der Hornfischer ungefähr bei 400 Euro. Ja, das ist also auch kein Preis, den man jetzt so einem Anfänger, also überhaupt, und dann ist es alles, und dann will man sich doch nicht damit beschäftigen. Also das ist, im Moment ist es ein Drama. Diejenigen, ich habe ganz interessanterweise Kontakte bekommen, als ich in die Öffentlichkeit kam, und diejenigen, mit denen ich dann zu tun hatte, die waren dann empört, dass ich ihre Bücher empfehle. Also da herrscht so in der Alchemie-Szene natürlich genau das, was man kennt, dieses aufeinander einschlagen und neidisch sein. Sie waren empört, weil du ihre Bücher empfiehlst? Weil ich. Warum? Also es ist, ich weiß es im Nachhinein nicht. Es war da so ein kleines Grüppchen, was sich zusammengetan hat und versucht hat, mich irgendwie mundtot zu machen und gegen mich vorzugehen. Und die waren ganz übel, haben gemobbt und was nicht alles. Und ich hatte waren die der Meinung, dass das der falsche Kontext war oder wie? Nee, die waren der Meinung, keine Ahnung. Es ist ja nie richtig klar geworden, warum. Ich habe das nur so über Dritte erfahren. Deshalb kann ich nicht sagen, ob das, weil ich habe nicht mit denen, ich habe zwar diejenigen angesprochen, aber wie das ja so ist, habe ich da nichts Genaues erfahren. Und über Dritte weiß ich eben, dass das einfach Neid war wohl, ja. Also die haben selber irgendwie Workshops machen wollen und veröffentlichen wollen, und dann hat man sie aber nicht zum Zuge kommen lassen. Das muss so in dieser Richtung gewesen sein. Und es gibt halt einen Autor, ein österreichischer Alchemist, den ich sehr schätzen gelernt habe, aber zu dem darf ich jetzt auch nicht mehr kommen. Den habe ich ein paar Mal getroffen. Also dem seine Bücher habe ich dann auch am Anfang immer empfohlen, weil die sehr gut sind. Und das auch die einzigen sind, wo vernünftig was über Alchemie steht. Und dann kam da aber furchtbare Aufregung, so, wie könnte ich das machen und so. Also ich habe da ganz von abgelassen und möchte also mit diesen Herren auch nichts mehr zu tun haben. Und deshalb habe ich einfach auch die Schwierigkeit. Ich kenne den Professor Gebelein, habe ich kennengelernt, der ist Chemiker und der beschäftigt sich mit der Historie, also der Chemie, und hat in diesem Rahmen auch ein Buch geschrieben, das heißt einfach Alchemie, das ist, glaube ich, auch im Diedrichs Verlag erschienen. Das ist ganz gut, im Gegensatz zu dem ganzen Schrott, den es sonst gibt. Der befasst sich aber nur mit einem Überblick, was er so quasi erforscht hat, und manche Dinge kennt er eben auch nicht, aber es ist schon mal eine interessante Einführung überhaupt ins Thema, mal so historisch-europäisch Alchemie, worum geht's da, welche Alchemisten gab's, aber eben nichts davon, was ich jetzt so ein bisschen erzählt habe. Also ich müsste eigentlich ein Buch schreiben, wenn ich da nicht an meinem Hanfbuch rumlaborieren würde, wäre ich das schon angegangen, weil man mich schon tausendmal gefragt hat. Aber im Moment habe ich noch nicht so die Motivation dazu. Ich fühle mich da noch nicht so berufen. Ich kann da leider nicht weiterhelfen. Ich kann sonst nur sagen, wer Englisch lesen kann, der sollte sich mit Rasashastra beschäftigen, der sollte sich mit der vedischen Alchemie beschäftigen. Die ist aber sehr medizinlastig und sehr, ich nenne das mal alternativ-pharmazeutisch. Da gibt's aber sehr viel Literatur drüber. Das wäre mal so ein Einstieg in die Laboralchemie, sage ich jetzt mal so. Weil da sind einfach auch Ausarbeitungen, die für uns Europäer, wo die Pharmazeuten sagen, das geht gar nicht, das gibt's nicht, ist alles Quatsch. Und dann kann man auch selbst überprüfen. Das wäre überhaupt, ist mein kleiner Schwenker, aber das ist überhaupt der beste Beweis. Selber anfangen, zum Beispiel die Dinge, die man für unmöglich hält, im Labor versuchen nachzuvollziehen. Kannst du da ein Beispiel nennen? Das einfachste wäre, ein Beispiel wäre wirklich, wenn man mit der Pflanzenalchemie anfängt, da kann man sehr einfache Dinge überprüfen. Das ist jetzt zwar nicht direkt schon Antigravitation und freie Energie, aber man kann mit Heilthemen sehr gut experimentieren. Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Man nimmt sich am besten so ein Einmachglas, ja. Und ich finde am besten so eins, was mit diesem Bügelverschluss, so das, was diese Gummidichtung hat, das kennt man, wo man, wie heißen die, diese Weggläser. Einrechtsgläser, glaube ich, heißen es. Ja, irgendwie so, ganz genau. Ja, es gibt welche zum Schrauben mit Metalldeckel, die sollte man nicht nehmen oder dann Plastik dazwischen legen, weil es sollte am Anfang nicht mit Metall in Berührung kommen. Dann nimmt man sich seine Lieblingspflanze. Man kann die jetzt getrocknet, in einer guten Qualität kaufen, also möglichst dann Bioqualität oder selber pflücken, wie man mag. Es lohnt sich auch, dass dann, wenn man auch selber pflückt, die dann zu trocknen und dann übergießt die man die in diesem Wegglas mit hochprozentigem Alkohol, so hochprozentig wie es geht, also Trinkalkohol. Und dann lässt man das wirklich mal so 30 Tage an der Sonne stehen, lässt also auch befüllt das Glas nur so weit, dass es ungefähr halb voll ist mit dem Alkohol, mit der Flüssigkeit, also nicht ganz voll macht, dann tritt schon ein Prozess in Gang. Das heißt, die Pflanze fängt an, ich nenne das jetzt mal so, subtil zu werden. Sie löst sich auf, sie fängt an, ihren Körper langsam zu verlieren. Ja, das heißt, die ich will jetzt nicht so weit ausholen, weil diese Themen, da muss man ein bisschen länger einsteigen. Der Alkohol, das ist sozusagen der Geist der Pflanze, ist der Pflanzenmerkur. Deshalb heißt es ja auch Spiritus Vini, also der Weingeist, wenn der früher aus Wein hergestellt wurde. Und dieser Pflanzengeist, der ist universell. Und deshalb können wir, wenn wir den auf Pflanzen gießen, können wir sozusagen den Geist dieser Heilpflanze, die wir genommen haben, quasi damit schon mal extrahieren. Und jetzt kommt aber das Verfahren, was das Ganze schon ein bisschen heilkräftiger macht und auch schon enorme Wirkung erzielen kann, die man so gar nicht mehr kennt. Also von pharmazeutischen Präparaten sowieso nicht, aber auch jetzt von Heiltees oder so nicht. Und zwar würde man dann nach einer gewissen Zeit, wenn am besten, wenn man es immer so an die Sonne oder in die Wärme etwas stellt, etwa 30 Tage, man kann auch länger, filtriert man das Ganze. Ja, das heißt, man hat alles, was an Partikel und Pflanzenreste ist, das lässt man über und die Flüssigkeit stellt man erstmal zur Seite. Und jetzt nimmt man diese Rückstände, den Rückstand, den man hat, den man gut ausgedrückt hat von den Pflanzen und verascht den. Also man muss es draußen machen, richtig auf ein heißes Feuer, dass das Ganze verbrennt und das qualmt furchtbar. Und wenn wir die Asche haben und die nicht mehr qualmt, dann macht man weiter, dann macht man so lange weiter, richtig heiße Temperatur, bis diese Asche gräulich wird. Die kann man auch bei höheren Temperaturen noch weißer bekommen, aber das ist jetzt etwas, würde jetzt zu weit führen. Wenn wir diese graue Asche haben, dann bearbeitet man die mit destilliertem Wasser. Das heißt, man gibt destilliertes Wasser drauf und dann muss man das einfach filtrieren und der Rückstand, der da im Filter bleibt, da kann man einen normalen Kaffeefilter nehmen, den schmeißt man weg. Und die Flüssigkeit, die dann übrig ist, die dampft man langsam ein. Das heißt, man stellt die irgendwo auf eine Herdplatte, auf Hitze, lässt es langsam eindampfen und dann entstehen weiße Kristalle. Und dieses Weiße, das gibt man einfach in diese Tinktur, die man vorher abfiltriert hat. Ja, das ist das Saal der Pflanze. Und diese simple erste Ausarbeitung, das ist eine ganz, ganz simple Sache, das kann man noch verbessern, die führt schon dazu, dass die Pflanze geöffnet wurde, dass sie wesentlich mehr Heilpotenzial zur Verfügung steht. Und das Interessante dabei ist, wenn man das nimmt man dann in Tropfenform, einfach so 3-4 Tropfen, je nachdem, ein, signalisiert schon dem Körper, hallo, ich bin ein Heilmittel. Du kannst mich direkt an die Stellen oder du kannst es direkt verwenden, an die Stellen führen, wo es gebraucht wird oder direkt schon verwenden als Heilmittel. Du musst mich nicht erst verdauen. Weil jedes andere, egal was es ist, eine normale Heilpflanze, normalen Tee, den man macht, signalisiert dem Körper erstmal, ich bin quasi Nahrung, ja. Und wenn ich als Heilmittel verwendet werden will, dann musst du mich erstmal verdauen. Und alleine dieses Prinzip führt schon dazu, dass wir, wenn wir jetzt eine kleine Auswahl von Heilpflanzen nehmen, das kann man aus gewisser Literatur, man kann das einfach im Internet oder in Heilpflanzenbüchern nachlesen, welche Pflanzen vielleicht in Frage kämen, kann man damit schon sehr viel stärker wirken als mit allen herkömmlichen Dingen. Und das zeigt schon mal dieses Potenzial des eigentlichen Wissens, was dem zugrunde liegt, weil das, was ich jetzt geschildert habe, dieser Prozess, der ist eben nicht ausprobiert, das ist eben der Unterschied, also man probiert in der Alchemie nicht rum, sondern man geht eben über dieses höhere Wissen. Ja, also man knüpft an dieses höhere Wissen an und aus diesem Wissen stammt dieser Prozess. Ja, da gibt's einfach noch ein bisschen Verfeinerung zu, also das kann man noch weiter treiben. Dann bekommt man eben auch diese exorbitant starken Heilmittel, die eben auch Krebs heilen können oder Multiple Sklerose oder diese ganzen Themen, die wir jetzt im modernen Leben haben. Und das, ich sag mal schon, ist etwas, was Anfänger sehr schnell machen können. Vielleicht auch, wenn man es im Manfred Junius Pflanzenalchemie nachliest oder im Internet kann man ein bisschen über Spagyrik recherchieren, da erfährt man schon so ein bisschen über das, was ich gerade erzählt habe. Ne? Und damit macht man schon mal seine ersten Erfahrungen und das sind die ersten Anknüpfungen. Leider ist es natürlich immer auch jetzt das, was ich jetzt geschildert habe, nur für diejenigen, die jetzt so im Gesundheitsthema verankert sind, die sich dafür interessieren. Menschen, die jetzt eine ganz andere Ausrichtung haben, für die ist es halt im Moment schwierig, weil da weiß ich jetzt nicht genau, wie könnten die relativ leicht an der Alchemie anknüpfen. Ja, das ist ja eben genau das Thema. Also das müsste man eigentlich ausarbeiten. Das wäre mal so eine Arbeit für einen Verein oder einen Forschungskreis oder sowas, dass sich Menschen zusammentun und sagen, wow, wir möchten dieses Potenzial der Alchemie mal erschließen und da in dieser Richtung arbeiten und da was für Menschen erfahrbar machen. Das kann ich nicht alleine. Also ich bin eh schon gerade so überlastet und deshalb auch so an meinen Appell, das habe ich jetzt, ich war jetzt auf einer Jahrestagung, da habe ich einen Vortrag gehalten vor Menschen, die alchemistisch arbeiten, Spagyriker, sowas. Und da habe ich das auch angesprochen, weil das ist einfach zu wenig in der Welt, da ist noch zu wenig Bewusstsein. Wir brauchen jetzt einfach Alternativen, die menschengemäß ist, die so ein hohes Potenzial haben, die so viel Möglichkeiten haben. Aber ich möchte einfach auch darauf hinaus zu sagen, es ist kein System, was jetzt vorgekaut ist, was uns übergestülpt wird, sondern wir müssen jetzt einfach an die Arbeit gehen und müssen selber erarbeiten. Was benötigen wir? Wo wollen wir hin? Was brauchen wir? Und dann muss man das wirklich jetzt erstmal erarbeiten. Also es gibt noch nicht was schon vorgefertigtes, was wir sozusagen einfach nur übernehmen können. Und das finde ich einfach auch wichtig. Ja, mehrere Dinge, wo ich da jetzt einhaken möchte. Zum einen, du hast von Krebsheilung gesprochen. Mhm. Krebs ist ja eine sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Ne? Sehr, also auch Wilhelm Reich. Ja, eigentlich nicht und eigentlich doch. Ja, eigentlich schon. Ja. Also Wilhelm Reich ist ja dann im Endeffekt, wenn man den zweiten Teil seines Buches, die Entdeckung des Orgons liest, ist er ja irgendwo dann gescheitert an dem. Also er hat einfach gesehen, dass es manchmal einfach nicht möglich ist, wenn derjenige auch nicht will oder nicht mehr die Kraft hat, ihn zu heilen. Ja. Also das ist ja mal das eine. Ne? Und ich selbst bin da ehrlich gesagt dann oft ein bisschen skeptisch, ob das jetzt wirklich mit einem Mittel geht, aber es ist wahrscheinlich sehr, sehr individuell und sehr verschieden. Das haben wir zum einen. Ja, nicht falsch verstehen. Also mir ist auch wichtig, es geht ja auch bei der Alchemie nicht darum, dass man jetzt einfach eine Pille, die man schluckt und dann ist man geheilt, sondern das ist natürlich du stoßt einen Prozess an. Nicht nur das, also es benötigt einfach auch einen Therapeuten, also oder einen Alchemisten, der therapeutisch arbeitet. Ja, das ist einfach ein Weg, den man zusammen mit dem Patienten dann auch geht. Und das Mittel, die Kraft dieser Mittel ist zwar da, aber man darf ja nicht einem Menschen sozusagen gegen seinen Willen irgendetwas aufzwingen. Das heißt, eine, egal welche Krankheit das ist, muss immer auch therapeutisch, also zwischen Therapeut und Patient oder im Grunde genommen, am besten wäre natürlich, wenn der Patient selber sein eigener Therapeut wäre, aber er müsste so behandelt werden. Also es darf niemals, weil das macht ja die heutige Schulmedizin, die degradiert den Menschen zu einem Roboter, zu einem Bioroboter, ohne Geist und Seele. Und das darf die Alchemie ja nicht. Die kann ja nicht hergehen und sagen so, du nimmst jetzt diese Pille und dann wirst du wieder gesund. Sondern da muss man, gerade bei Krebs zum Beispiel, die Lebensumstände, die Themen, die eine Rolle spielen, weil ja, der Krebs, der kommt ja auch. Das meine ich mit komplexes Thema. Ich möchte jetzt ja gar nicht draufbleiben, aber ich sag mal, und wir haben übrigens auch eine Pharmazeutin im Chat, die da mithört. Rudolf Steiner ist da schon gefallen, scheint ja auch durchaus Anknüpfungspunkte zu geben. Du hast es vorher erwähnt, es gibt einige große Namen, die Alchemisten gewesen sein sollen, neben Paracelsus eben auch Newton, der von dir genannt wurde, und de Lavoisier. Ja, natürlich. Glauber. Also der Urvater der Chemie, der modernen. Ne? Ja. Alles immer eine Frage der Definition. Natürlich, das ist jetzt so ein bisschen in die Richtung der modernen Chemie dann gegangen. Also das, da hat man versucht oder man war so in diesem Thema, dass viele Dinge in der Alchemie sehr, sehr schwülzig und mystisch rüberkamen. Dann gab es viele, die sich Alchemisten nannten und eben auch die Leute vergiftet hatten und solche Themen. Und darüber kam daher natürlich kommt der Name Quacksalber, ne? Ganz genau, von Quecksilber, weil Quecksilber ein hohes alchemistisches Heilmittel ist, im Rasa-Shastra immer noch. Es werden also diverse sehr wichtige Präparate aus Quecksilber hergestellt. Wohlgemerkt, sie vergiften niemanden. Und wer dann das nicht mehr alchemistisch bearbeiten konnte, der hat dann einfach natürlich die Giftwirkung gehabt, ja. Und Quecksilber ist sehr, sehr toxisch. Und daher kommt es tatsächlich, Quacksalber, ja. Das hat man dann, der Quacksalber, der das dann nicht mehr kann. Also da kann man auch sehr viel bei Paracelsus nachlesen. Aber natürlich Lavoisier, Newton, diese ganzen Leute. Aber wir haben da auch natürlich, dass nicht das Gesamtwerk betrachtet wird. Und es gibt auch einige, die Alchemisten waren und sich sozusagen gesagt haben, so, wir möchten eine neue, moderne Wissenschaft entwickeln. Es gab dann auch Menschen, die sehr materiell geschaut haben und das andere raushaben wollten. Und es gab aber eben, da hatten wir ganz am Anfang, wie gesagt, es gibt einfach eine Ebene aus dem System heraus, was dann gewisse Dinge einfach, wir kennen das von Tesla, wir kennen das von den Maxwell-Gleichungen. Maxwell hatte diesen ganzen skalaren Anteil drin gehabt und dann hat eben ein späterer Wissenschaftler, dieser Heaviside, der hat eben diesen kompletten Teil rausgenommen, also das lässt sich immer noch sehr gut nachvollziehen, was da passiert ist, und hat nur diesen Teil der Hertzschen Welle sozusagen verbreitet, und heute ist eben basiert das ganze Elektroingenieurwesen drauf und fertig, ja, aus. Es ist so, ja? Wir haben und das hat man da genauso. Ja, wir haben auf der Technischen Universität die Heaviside-Gleichungen gelernt, genau, oder genau. Sie wurden uns gelehrt, unter dem Titel, genau, Maxwell-Gleichung, was ich recht interessant fand. Genau. Ich habe erst viel, viel später erfahren, dass die ursprünglichen Maxwell-Gleichungen auf vierdimensionalen Vektoren beruht haben. Ja. Ob es dann dafür tatsächlich konkrete technische Anwendungen gibt, kann ich nicht sagen. Natürlich der von dir erwähnte wie heißt der deutsche Physiker? Professor Meil. Naja, Meil sagt natürlich ja. Aber da sagt man natürlich, gut, die elektromagnetische Welle, wir brauchen den Skalaranteil nicht, wir haben eben nur das übrig gelassen, mit dem wir technisch arbeiten können. Aber ist natürlich ein Streitfall. Das ist natürlich Unsinn, wir haben es ja schon bei Tesla gesehen, dass dieser technische Moment, Teil der Anwendung gefunden hat. Irgendwas ist jetzt mit der Skype-Leitung. Okay, bei mir ist alles in Ordnung. Na, sie hört sich furchtbar an eigentlich gerade. Okay. Interessanterweise. So, jetzt. Hast du irgendwas verändert bei dir? Nee, ich habe nichts verändert. Ich kann auch mal gucken. Nichts verändert. Das ist wirklich interessant, weil es. Nee, gar nichts. Es hört sich völlig verzerrt an. Moment, ich. Ich rufe dich zurück. Einen kleinen Moment. Okay. Eine Sendung. Die durchaus. Stop. Hallo? Nein, ich. Da bin ich wieder da. Irgendwie funktioniert Skype nicht mehr, glaube ich. Das ist auch ja nicht freilich, oder jetzt doch? Da, das hört sich jetzt wirklich lustig an. Es hört sich fast schon alchemistisch an. Aber weißt du was? Ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem wir dann doch aufs Telefon umsteigen. Und deshalb spiele ich jetzt kurz eine Nummer und dann kommen wir zurück. Okay. Okay. Also dann. Im Hintergrund, der hustet. Okay. Also ich werde jetzt kurz auf Telefon anrufen und dann geht's gleich weiter. Haben wir doch wieder auf Skype. Hallo, Peter. So, ja, ich bin da. Ja, man hört dich da. Vielleicht hat da irgendwas auf deinem Computer gestartet nebenbei, oder? Nee, gar nicht. Nein, okay. Gar nicht. Keine Ahnung, was da war, aber wir, ja. Genau, wir sind guter Dinge. Wir sind guter Dinge. So, wo waren wir? Ja, wir waren bei Lavoisier und ja, bei Maxwell, was ich damit ausdrücken wollte, ist eben, wir sehen das eben bei Lavoisier, bei Newton. Wir haben ja lange, lange Jahre, das ist ja jetzt auch, ich sag mal ganz frisch, so ein paar Jahre jetzt erst, was man da jetzt über Newton weiß, ist, und das war gar nicht geheim, sondern das ist einfach in Bibliotheken gewesen, über sein Leben, seine Sachen, und man hat es nur einfach reduziert auf eben Integralrechnung und Mechanik, und dann war es das, und das meine ich damit. Das heißt, wir haben einfach ein Bild von den Dingen, und es ist uns auch so gesagt worden, in der Schule und sonst wie, in der Presse, das sei so. Und der ganze Rest, da wissen wir halt wenig oder gar nichts drüber. Ne? Und insofern natürlich diese großen Namen, wie Glauber zum Beispiel, kennt man noch so vom Glaubersalz, das was so Durchfall verursacht, war auch einer der ersten, der sozusagen die Grundsteine oder das, was die moderne Chemie später aufgegriffen hat, gelegt hat, also Herstellung von Chemikalien, natürlich noch auf eine natürlichere Art und Weise, dann aber auch solche Berechnungen, ob sich das überhaupt lohnt, also was setze ich ein für eine Menge und für Grundmaterialien, was bekomme ich raus und für wie viel Geld kann ich das dann verkaufen, bleibt mir dann noch ein bisschen über, dadurch ist dann Glauber bekannt geworden, ja. Und das ist natürlich eine Anpassung ans moderne Leben dann gewesen, wo diese Dinge dann auch plötzlich eine Rolle spielten. Ganz früher war das eben nicht ganz so wichtig. Das war so ähnlich wie im Schamanismus, da gab es immer den Dorfalchemisten, und der war dann auch versorgt, weil der sich um die Leute gekümmert hat. Und dann das moderne Leben erforderte auch andere Betrachtungen und andere Dinge. Und so haben sich dann die Dinge da auch entwickelt. Nur, wie gesagt, also meine Sicht ist eben die, oder das, was ich festgestellt habe, ist eben die, dass immer einfach auch etwas greift, was uns dann die Welt erklärt und sagt, so sei das, und wir nehmen das so an. In der Regel können wir ja auch an der Fülle der Informationen, können wir ja auch nicht alles überprüfen. Auf eine gewisse Art und Weise sind wir aber da auch, wie soll ich sagen, wie kleine Kinder, die einfach das, was der Papa sagt, das muss wohl stimmen. Und jetzt kommen wir so langsam an den Punkt, wo wir eben auch in der Welt Dinge sehen, die das ganze Weltbild, was uns immer so geschildert wurden, erschüttert. Ja, und das ist eigentlich auch ganz gut, dass das so ist. Und ja, und ich denke, deshalb ist es jetzt auch so, dass das Interesse an der Alchemie jetzt auch wieder gestiegen ist, weil wir sehen eben einfach, dass es doch was ganz anderes ist, als uns bisher immer erzählt worden ist. Ne? Paracelsus hat einen anderen Namen vorgeschlagen. Gibt es einen anderen Namen dafür? Ja, er hatte damals den Begriff Spagyrik verwendet, der, glaube ich, von Plotin mal eingeführt worden ist. Spagyrik, aha, das ist viel bekannt. Das ist eigentlich eben nicht die Pharmazeutik der Alchemie, wie man gesagt wird, sondern das ist einfach nur ein anderer Begriff für die Alchemie, weil im Grunde genommen alles auf dieses Prozessprinzip der Spagyrik reduziert werden kann in der Anschauung. Und das ist eben dieses berühmte Trenne und Verbinde, ja, oder Scheide das Gerechte vom Schlechten und so, also wie das immer so ganz unterschiedlich blumig auch ausgedrückt wurde. Und das ist dann später eigentlich so, dass man gesagt hat, weil diese Laboralchemie und diese Ausführung auch der Heilpflanzenpräparate und der Mineral- und Metallpräparate nach diesem spagyrischen Prinzip funktionierten, um das einfach auch zu, da hat man einen Begriff auch in der Pharmazie für, also dass man immer wieder das Gleiche rausbekommt, ne? Also dass das, wie sagt man noch dazu? Wiederholbarkeit. Ja, so eine Wiederholbarkeit, aber in der Pharmazie. Ganz wichtig, also in der Wissenschaft, ne? Ganz genau. Aber da ist halt, wenn ich ein paar Stoffe so zusammenkippe, das dann auch immer als standardisiert, genau. Ja. Dass wir so standardisierte Sachen, aber natürlich die Wiederholbarkeit, und das kann man natürlich in der Alchemie auch, und diese Verfahren, die dafür entwickelt wurden, die haben natürlich jetzt erstmal diese allgemeine Betrachtung ein bisschen eingeschränkt, weil man wollte jetzt einfach schauen, dass man immer wieder, wenn man das jetzt so und so macht, und dass man auch einen Assistenten anstellen kann, der jetzt nicht gerade Alchemist ist, dass der auch gewisse Dinge durchführen kann. Und daraus ist dann einfach so ein bisschen diese, ich nenne es mal so, diese pharmazeutische Sache entstanden, und dann nannte man das einfach Spagyrik, weil man nicht mehr wusste, was die Alchemie eigentlich war. Aber wie gesagt, Paracelsus hat eigentlich den Begriff Spagyrik damals vorgeschlagen und hat gesagt, die Alchemie ist so in Verruf geraten und es laufen so viele rum, die sich Alchemisten nennen oder eben Quacksalber, ja, dass die, dass wir da einen anderen Namen für nehmen müssen, und nannte es halt Spagyrik. Da kommt es eigentlich her, ja. Das Beispiel, das du genannt hast, war also jetzt eine klassische alchemistische Prozedur, finde ich, oder? Sagen wir mal so, das ist das der erste Weg zur Tinktur. Erst dann darf man auch zu irgendetwas Tinktur sagen. Ja, okay. So. Das ist aber im Moment, wo dieses Salz der Pflanze, das Saalprinzip, ausgearbeitet wird und hineingebracht wird, weil das auch ein Wirkprinzip ist, verändert sich das gesamte Spektrum. Weil in der Alchemie gibt es ist Wirkstoff, der Begriff Wirkstoff ein moderner Aberglaube, weil kein Stoff von sich aus eine Wirkung hat, sondern die Wirkung ist eine ein höheres Prinzip, was sich an Materie binden lässt. Ja, und die Materie transportiert das, aber ich kann die Wirkung auch auf was anderes übertragen. Und insofern muss man sagen, wenn wir wirklich eine Tinktur haben wollen, wo das Wirkprinzip der Pflanze so im ersten Grad überhaupt mal aufgeschlossen wurde, dann das, was ich eben geschildert habe. Das lässt sich auch von jedem Anfänger nachvollziehen. Ein richtiger Alchemist würde das doch ein bisschen weiter ausarbeiten, dass es doch noch kräftiger und besser wird. Aber das wäre erstmal, dann darf man auch Tinktur sagen, vorher okay. Nicht. Das heißt, das ist eine einfache Variante einer klassischen alchemistischen Prozedur, die aber natürlich, so wie du sie geschildert hast, ich habe es mir jetzt nicht ganz gemerkt, aber vor allem das wenn man es dann verascht und dann das wieder irgendwie zu kristallisieren lässt und so, das ist also völlig unintuitiv. Also es würde eigentlich kaum jemand auf sowas tatsächlich kommen und insofern ist es für mich nachvollziehbar, dass das offenbar durch einen nennen wir es gnostischen Prozess oder eine gnostische Einsicht passiert ist. Nee, ich würde es an der Stelle eben nicht. Ich würde an der Stelle sagen, eigentlich ist es sehr intuitiv. Das liegt nur daran, dass wir das jetzt nicht mehr so intuitiv ansehen, weil wir ja völlig von der Natur entfremdet worden sind. Mhm. Wir schauen ja, allein wenn man Viktor Schauberger ist ja ein Begriff. Aber auf was ich eigentlich hinaus, ja, ist ja ein Begriff. Aber auf was ich eigentlich hinaus möchte, ist, diese Vorgehensweisen sind, also für mich ist das überhaupt nicht intuitiv, muss ich sagen. Und also für mich wäre es jetzt ein schönes Beispiel, dass das also, naja, intuitiv, wenn du jetzt sagst intuitiv, man trainiert ja dann seine Intuition als Alchemist, oder? Also ich Je natürlicher, also eigentlich geht man wieder zurück zur Einfachheit und dann ist die Intuition da und dann ist das echte Intuition, die aus dem Herzen kommt. Und das ist natürlich erstmal schwierig. Ja, also damit trainiert man ja Intuition. Ich weiß nicht, ob das trainieren, ich würde das nicht trainieren. Oder man provoziert die Intuition. Na, ich denke, man kommt wieder... Man legt sie frei. Komm schon, man legt sie frei. Die ist permanent da, nur wir hören nicht drauf. Ja, sag ich doch, man legt sie frei. Ja, aber stell dir vor, ich habe jetzt Kopfhörer auf, aber es läuft permanent hier Musik und ich höre die aber nicht, weil ich die Kopfhörer auf habe. Dann würde ich vielleicht eher sagen, nicht verschüttet, weil die ist permanent da, sondern ich habe irgendeine, wie soll ich sagen, ich mache permanent etwas, dass ich sie nicht höre. Man öffnet sich. Das ist schön. aber jedenfalls, also für mich ist es ein gutes Beispiel. Für mich ist es diese Prozedur, die du geschildert hast, ist also wie kommt man da drauf? Pass auf, du schaust dir wie Schauberger, du setzt dich in die Natur und schaust dir die Natur an. So kommst du drauf. Was wirst du feststellen? Die Natur, nehmen wir mal den Baum. Was passiert im Herbst? Du wirst feststellen, wir haben einen Tageslauf, hell-dunkel. Das heißt, am Tage warm, jetzt vor allem im Sommer, in der Nacht wird es wieder kühler. Wir haben diese zwei Prinzipien finden wir überall. Die finden wir im Jahreszeitenkreislauf. Im Sommer ist es heißer, im Winter zieht sich alles zusammen. Du siehst sogar, dass die Lebenskräfte sich zurückziehen. Ja, die Bäume verlieren ihre Blätter. Das, was wir Lebenskraft nennen, was wir auch intuitiv wahrnehmen können, zieht sich zurück, geht nicht verloren, zieht sich nur zurück. Die Blätter fallen und was passiert mit den Blättern? Die kompostieren. Ja, und dieses Kompostieren ist nichts anderes wie Veraschen. Das nennen die alten Alchemisten eben dieses innere Feuer. Ja, und es verbrennt quasi, indem es fault. Dazu muss man natürlich die alchemistische Schau kennenlernen, was Feuer überhaupt ist, was die fünf Elemente sind, was die drei Essentiale sind. Also das heißt, wir brauchen wieder diese alte Naturschau, die direkt an die Wurzeln des inneren Erlebens gehen. Ja, und dann wirst du in der Natur genau das feststellen. Es kompostiert etwas und daraus, und dann wirft der Baum den Samen ab, im Herbst, nicht im Märzen, und in diesem Kompost entsteht sozusagen neues Leben. Es breitet den Boden, in dem das Alte zerfällt und sozusagen zu seiner körperlichen Essenz. Die Körper lösen sich auf. Jeder, auch wenn du stirbst, löst dich ein Körper auf. Aber es bleibt dir noch etwas bestehen, auch von deiner Körperlichkeit, die zerfallen ist. Ja, dieses Salzartige, das ist ein Prinzip erstmal. Das ist kein Salz aus dem Salzstreuer, sondern das Saal ist ein Saalprinzip, was sich eben als Salz äußern kann. Das heißt, wir finden diese Dinge, die ich da geschildert habe, finden wir so in der Natur. Das ist jetzt, deshalb sage ich ja am Anfang, direkt diese Anknüpfung, wenn ich das so als Prozess erkläre, ist nicht da. Aber man muss es eigentlich aus der Natur erfahren. Alle Dinge in der Alchemie werden aus der Natur erfahren. Die kommen nirgendwo her, die sind auch nicht künstlich. Ja, und deshalb sage ich, man braucht einfach wieder dieses Ursprüngliche, dieses Einfache. Dann kann man die Dinge anschauen und dann weiß man, weil das Wesenhafte dieses Faulungsprozesses ist dasselbe wie bei dem Veraschen, wenn ich das Salz draus gewinne. Und so ist die Alchemie draufgekommen, dass sie, oder der Alchemist, der macht es nur, weil es in der Natur auch so gemacht wird. Nur er hat andere Möglichkeiten. Also das heißt, er kann die Dinge sozusagen beschleunigen an der Stelle. Er muss jetzt sozusagen nicht warten, bis die Pflanze durch so und so viel Zyklen in der Natur gegangen ist. Kann man auch. Es gibt bei der Heilmittelfirma Veleda, die haben diese Prinzipien nach einem Alchemisten ausgearbeitet, was der Rudolf Steiner aufgegriffen hat, indem man die Vegetabilisierung der Metalle durchführt. Das heißt, man gibt Metalle in den Boden und lässt die Pflanzen diese Metalle aufschließen. Ja, das macht die Natur auch. Und der Alchemist kann das aber auch im Labor selber machen. Das heißt, er braucht jetzt nicht so und so viel Zyklen abwarten und wieder kompostieren und wieder Pflanzen wachsen lassen. Er kann sozusagen auch etwas schneller im Labor. Das heißt, da vollziehe ich die Natur nach. Wenn man das aber erstmal weiß, das heißt, wenn wir aus diesem schrägen Leben, in dem wir die sozusagen dauernd in so einem Hamsterrad sind, wenn wir da so ein bisschen wieder zum Ruhepunkt kommen, dann können wir die Dinge wieder ursprünglicher wahrnehmen. Wenn wir dann ein bisschen in die Natur schauen, und damit meine ich jetzt nicht nur die Natur jetzt, die Pflanzennatur, sondern auch die Mineralnatur, also alle Naturreiche, aber auch die feinstoffliche Natur der Dinge, ja, dann werde ich sehen, dass das, was ich gerade geschildert habe, eben keine Chemie ist, weil die Chemie eben künstliche Dinge macht, die sie sich ausdenkt, zum Beispiel eben auch Chemikalien aus Erdöl zu gewinnen, was eine ganz anders Kräftewirken hat, als wenn ich das alchemistisch mache. Da gibt es zum Beispiel Versuche von Dr. Hauschka, der Chemiker war, also wo auch diese Hauschka-Kosmetik nach benannt ist. Der hat zum Beispiel gezeigt, Benzoesäure, das wird auch oft als Konservierungsmittel eingesetzt, wenn wir das aus Pflanzen extrahieren, weil es gibt Pflanzen, die haben das, die bilden das in der Natur. Und wenn ich Benzoesäure aus der chemischen Industrie verwende, dann habe ich für den Chemiker absolut die gleichen Moleküle, kein Unterschied drin. Und trotzdem, wenn wir jetzt zum Beispiel Bakterien wachsen lassen und da Benzoesäure draufgeben, dann unterdrückt die Benzoesäure das Bakterienwachstum. Und dann hat er halt so Versuche gemacht und hat eben mit destilliertem Wasser das sozusagen als Nulllinie, als Vergleichslinie genommen und hat dann festgestellt, mit der natürlichen Benzoesäure gibt es sozusagen eine Dynamik. Das heißt, es sterben Bakterien ab, dann flammt wieder ein bisschen was auf und dann stirbt es wieder ab und dann flammt es auf und dann irgendwann geht es sozusagen gegen Null. Und das aus der chemischen Industrie, das geht dann direkt zack gegen Null und das war's. Ja, und daran kann man einfach auch ein Kräftewirken sehen. Wir sehen, in der Natur gibt es ein Kräftewirken der Lebendigkeit. Und so ist, obwohl das dasselbe Molekül ist, haben wir eine andere Lebendigkeit an diesem Molekül gekoppelt. Ja. Und daran sehen wir, dass die Natur doch ein bisschen anders arbeitet als der Chemiker. Und darauf will ich eigentlich hinaus. Und das ist eben so aber das Thema, dass wir erstmal da einsteigen müssen, um das zu verstehen. Also der Schauberger, der hat ja auch ein paar Jährchen als Förster gearbeitet, bis er auf diese Dinge gekommen ist, die er dann ausgearbeitet hat. Ne? Und das wäre natürlich so. Das heißt, Schauberger war Alchemist deiner Meinung nach, hat? Nein, natürlich von der Grundidee des Alchemisten her. Das heißt, aus der Natur erfahren wir die Dinge und die Natur kapieren, Natur kopieren. Das könnte ein Alchemist nicht besser sagen. Aber er war natürlich jetzt nicht im klassischen Sinne ein Alchemist. Ich wollte das einfach nur anführen. Was unterscheidet ihn? Es unterscheidet ihm genau das, was ich gerade gemeint habe, dass er sozusagen durch die Intuition, durch das in die Natur schauen, zu dem Wesen der Dinge wieder gekommen ist. Und trotzdem, ich sage jetzt mal so, für unser Bewusstsein doch hoch technische Ideen gehabt hat. Das unterscheidet ihn ja nicht von der Alchemie. Meine Frage war jetzt, was unterscheidet ihn von der Alchemie? Könnte ich dir nichts sagen zu. Wüsste ich keinen Unterschied, weil so würde man eigentlich alchemistisch arbeiten. Ja, dann das kann man ihn ja als Alchemist bezeichnen. Genau. Okay. Jemand schreibt auch, und das finde ich recht interessant, das ist ja die Fünf-Elemente-Lehre, bezogen auf etwas, von was du vorher gesagt hast. Und das ist mir jetzt in der Vorbereitung auch ein bisschen so vorgekommen, dass also die Alchemie irgendwo in allem irgendwie drin ist. Es ist quasi eine Herangehensweise und es gibt ganz viele, die Alchemie wurde ja auch verfolgt über Jahrtausende, was ich auch interessant finde. Und du schreibst da in einem Artikel, dass also in der Freimaurerei und das Rosenkreuzertum, dass es also dort als Geheimlehre weitergeführt wurde. Mhm. Also und dadurch scheint dieser alchemistische Zugang irgendwie so in allem ein bisschen drin zu sein, so kommt es mir vor. Also in der Freimaurerei mehr geheimer, im Rosenkreuzertum eigentlich zumindest das Klassische war mehr so als Idee von denjenigen, die das damals hier in der, war das im 16. oder 17. Jahrhundert, ich weiß es jetzt gerade nicht, als die nochmal wieder, weil das Rosenkreuzertum gab es auch schon im alten Ägypten und so, es gab nochmal einen modernen Weckruf. Ja, da hat man, weil zu dieser Zeit war die Alchemie Mainstream-Wissenschaft und da hatte man tatsächlich auch, oder viele haben da versucht, aus niederen Metallen Gold zu machen und dann haben die gesagt, Leute, schaut mal, warum schaut ihr immer so im Außen und wollt reich werden und Gold machen und schaut doch mal, es gibt noch was Wichtigeres, ja. Das ist eben auch, anstatt ihr jetzt den Stein der Weisen im Außen sucht, werdet selber lebendige Steine der Weisen. Das war sozusagen eine Reformation der Alchemie, während die Freimaurerei altes Wissen versucht hat, über lange Zeiten zu retten. Ich sehe das so, ich nehme immer so eine Analogie wie beim Computer, wenn wir so eine ZIP-Datei haben, ja, dann sind da, ist das so eine gepackte Datei, da sind also, oder Dateien drin, das ist so als ZIP-File gepackt und man muss es halt entpacken. Und die Freimaurerei, zumindest in ihrer Uridee, wie sie entstanden ist, die hatte genau dieses Prinzip. Das heißt, sie hat dieses alte Wissen, die hat sehr viel alchemistisches Wissen, sehr viele alchemistische Symbole, aber sie wird nicht mehr gelebt. Also das heißt, die heutige Freimaurerei, dieses über das Logentum, da gibt's entweder diejenigen, die jetzt einfach über diesen Ritus dieses Thema leben oder eben auch das Logentum missbraucht wird und eben für weltpolitische Dinge eingesetzt wird, wo eben auch viele Freimaurer gar nichts von wissen. Seilschaften, ja, die aber ja so weit gehen, dass darüber auch diese großen Manipulationen in der Welt stattfinden können. Wobei ich jetzt natürlich nicht meine die Freimaurer... Mit alchemistischem Wissen? Nee, die haben das Wissen nicht mehr, sondern die nutzen das eigentlich nur aus, dass man über, weil das ist eben diese Verknüpfung, diese weltweite Verknüpfung, dass man über diesen Bruderschaftsgedanken kann man natürlich Menschen erreichen, das Netzwerk, genau. Okay. Das ist die missbräuchliche Seite, die gibt's auch und es gibt eben auch die ganz normale Freimaurerei, da ist das Wissen aber auch nicht mehr da. Das muss man auch ganz klar sagen. Also die wissen selber nicht mehr, ich denke mal so, weil das ja, es kommt ja immer auf die Menschen an. Also das System ist es ja nicht, sondern die Menschen, die es beleben. Und irgendwann war das nicht mehr bekannt. Und es wurde eben, weil es verloren gegangen ist, einfach so belebt, wie man geglaubt hat, dass das nun richtig sei. Ne? Was mir noch ganz wichtig ist, Entschuldigung, die Freimaurerei ist ja ein rein männliches System und das ist die Alchemie überhaupt nicht. Also die Natur, da hast du immer beides. Ja, und das weibliche Prinzip spielt eine exorbitant wichtige Rolle. Das gehört beides zusammen, männlich und weiblich, und das hast du in der Freimaurerei nicht. Das ist irgendwann mal, als wir in dieses Kali-Yuga gegangen sind, ist es so gekommen, dass dieses männliche Logentum überbewertet wurde und eben ein Patriarchat eingeführt wurde, aus Machtkontrollgründen letztlich. Ne? Und da hat die Freimaurerei eben ein ganz großes Stück mitgetan und das müsste sich jetzt eigentlich ändern, aber das tut's scheinbar nicht. Das nur mal so als Hinweis. Also man kann das nicht unmittelbar mit Alchemie vergleichen. Es ist nur so, es ist viel, also wie gesagt, wie in so einer ZIP-Datei. Es ist viel von diesen, nehmen wir es mal so, die Alchemie als Datei mit eingepackt in diese ZIP-Datei, ja. So, und es müsste eigentlich wieder ausgegraben werden, entpackt werden sozusagen. Das können aber nur die Menschen, die dieses System beleben. Und dazu gehört erstmal, dass natürlich die Frauen dann da mit rein müssten. Und dann müsste man sich fragen, braucht man überhaupt ein Logentum oder müsste man das nicht ein bisschen freier gestalten und so weiter und so fort, ne? Du erwähnst auch in einem Artikel die alchemistische Hochzeit. Ja, ja. Im Grunde genommen die Verbindung dieser beiden Pole. Ja, das ist, wenn wir jetzt in dieses Prozessprinzip nochmal, wenn wir das im Labor haben als Beispiel, da spielt es auch eine Rolle. Das wird dann nur Kohobation genannt. Das heißt, wir trennen diese drei Prinzipien auf, reinigen die, führen die wieder zusammen. Und das jetzt aber natürlich im Großen gedacht. Das heißt, im Großen, in dem Moment, wo die zwei Prinzipien in dir wieder Hochzeit feiern, das heißt, wenn dein Herz und dein Haupt wieder in Verbindung treten und du auch mit dem Herzen denkst und mit dem Haupte fühlst, wenn das wieder in eine Einheit kommt, dann würde man von der alchemistischen Hochzeit sprechen. Ja? Die Seele und der Geist. Okay. Ja, und das hast du bis ins Kleinste. Also du, also wirklich auch im Kleinen, im Labor, die beiden Pole, wenn die wieder zusammengeführt werden, ist dasselbe Grundprinzip. Die obere und untere Alchemie, meint man damit? Diese Begriffe kommen eigentlich von Paracelsus. Vorher hat man das eigentlich nicht so benannt, weil das heutzutage auch wiederum missverständlich gedeutet wird. Es kommt eigentlich mehr so aus den Mysterienschulen und der Paracelsus hat das dann nochmal betont. Also wir haben einmal, wenn wir uns vorstellen, versetzen wir uns in die Lage, wir wären jetzt in einem Zeitalter, wo die Alchemie bekannt wäre. Dann würde jetzt unsere Wissenschaft, die wir jetzt kennen, Chemie, Physik, das wäre die Alchemie. Und im Grunde genommen würde die pharmazeutische Ausarbeitung von Mitteln und das Therapiesystem würde eine wichtige Rolle spielen in der Alchemie. Und dann würde man das gemeinhin sozusagen als die untere Alchemie beschreiben. Das wäre dann sozusagen die Alchemie, die wir für den Alltag brauchen oder auch für Technologie brauchen oder für Gesundheit brauchen, die aber gleichwohl menschengemäß ganzheitlich ist und eben nach den Naturprozessprinzipien funktioniert. Und dann wäre, das meinte Paracelsus so, die höhere Alchemie diejenige, dass der Mensch wieder göttlich wird. Ja, weil die alten Alchemisten sagten immer, der Mensch ist ein sterblicher Gott. Und das heißt, wir sind alle göttlich, wir sind nur in der Materie, haben wir uns sozusagen verloren. Das ist so ein bisschen die blumige Ausdrucksweise und das Wiederfinden. Also das heißt, diese Hochzeit von Herz und Haupt, das Herz und Geist wieder zusammenfinden, also nicht autark arbeiten, sondern Hand in Hand, das wäre das. Ja? Das wäre dann die höhere Alchemie. Also kann man irgendwie sagen, die untere Alchemie ist die Transmutation oder die Transformation von Gold, von Blei in Gold und die höhere ist die Transformation des Bewusstseins? So einfach kann man das nicht sagen, nee. Ja? Also die höhere wäre der komplette Wandel des Menschen wieder hin zu seiner Göttlichkeit. Das heißt auch seine Physis, seine Seele, sein Geist, also nicht nur das Bewusstsein. Bewusstseinswandel spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle an dieser Stelle, aber alles andere muss auch folgen. In der Alchemie haben wir auch in den Heilmitteln alles drei. Wir haben auch den Körper. Wir haben nicht wie in der Homöopathie sozusagen nur die Information, sondern wir haben auch den Körper und die Seele mit drin. Und so würde es bei Menschen eben auch sein. Also es würde schon auch dieses Wandeln von Blei in Gold, ob ich das jetzt im Labor mache, weil das erfordert eben einfach auch gewisse innere Kenntnisse, um das richtig zu machen, muss das sozusagen Hand in Hand gehen. Also ich würde wirklich sagen, dass sozusagen, wenn wir so ähnlich, ich gehe wieder auf Schauberger, weil das ist wirklich das Beste, er war Förster, wir müssen kein Professor sein, ne? So, um Dinge erfahren zu können. Und das, was wir sozusagen im Alltäglichen schon alleine aus der Natur herausholen können. Das heißt auch aus uns ist ja Schauberger das beste Beispiel. Und da ist jetzt sozusagen der Begriff niedere Alchemie nicht wertend gemeint, sondern das wäre dann diese Ebene und die höhere Alchemie wäre sozusagen das Prozessprinzip der Transfiguration im Sinne der Transmutation, dass der gesamte Mensch sich zum Geist-Seelenwesen wieder wandelt. Ja? Also nicht nur Bewusstsein. Also die Alchemie findet sich ja überall, also ich habe es schon erwähnt, es gibt, du hast schon erwähnt, die vedische Alchemie, es gibt auch Zusammenhänge mit der Kabbala oder Kabbala, das Merkaba-Feld und so weiter, also da gibt es ja auch sehr interessante Meditationstechniken wieder, auch wenn die jetzt nicht gebraucht werden, aber und dann gibt es auch alchemistische Referenzen in der Kirche, in der Bibel. Natürlich, also ich finde, die ganze Bibel ist ein alchemistisches Buch. Wir finden da nicht nur spirituelle Dinge drin, wenn wir das Kirchliche jetzt, die kirchliche Interpretation mal rausnehmen, sondern wir finden sogar Laboranweisungen. Also da gibt es ein Bild im Alten Testament. Ja, natürlich. Also Moses kommt, da gibt es einmal im ich vergesse das jetzt immer, da gibt es auch diese Nebenbücher. Also, es gibt die Bücher Mose, da ist es einmal geschildert und da gibt es noch ein Nebenbuch, wo das selbe Bild geschildert ist, ein bisschen anders. Er kommt also vom Berge runter und weist das Volk an, dass sie alles Gold, also Schmuckgold, zusammensammeln, da dieses Kalb draus gießen und das aber dann ins Feuer schmeißen und verbrennen, dass es ein weißes Pulver wird. Und das ist ein ganz normaler Prozess. Ich kann aus elementarem Gold dieses weiße Pulver machen, was sehr hohe Heileigenschaften hat. Und interessanterweise in der Bibel steht dann auch noch, sie sollen dieses weiße Pulver eben nehmen, mit Wasser vermischen und dann trinken. Und da finden sich, also das ist nicht alles, da finden sich ganz, ganz viele Hinweise über die Alchemie, oder das ist im Grunde ein alchemistisches Buch. Man muss dazu natürlich wissen, die Bibel ist ja jetzt nicht, dass sich da irgendwelche Kirchenleute hingesetzt haben und ein Buch geschrieben haben, sondern das ist ja eine Zusammenstellung aus sehr vielen älteren Schriften, aus Mysterienschriften, ja. Die man natürlich wieder neu zusammengepackt hat, vielleicht auch verändert hat, natürlich, ne, angepasst hat, aber daher rühren die Informationen, die da drin sind. Ja. Also da finden wir ganz viel, auch die über die Transmutation des Menschen. Ja. Du hast vorher also dieses Beispiel genannt, das wir ja auch schon ausführlich jetzt besprochen haben. Eine andere Geschichte, die immer wieder auftaucht und die offenbar auch mit alchemistischem Wissen zusammenhängt, ist monoatomisches Gold. Also dieses weiße Pulver, das man aus Gold, wenn man es ganz schnell abkühlt, kannst du dazu was? Goldwasser schreibt lustigerweise genau jetzt jemand im Chat. Also ich habe ja ein echtes Aurum Potabile, ein echtes sogenanntes Trinkgold hergestellt. Seit langer Zeit wieder gibt es so etwas, was die alten Alchemisten auch konnten. Da sagen viele, das wäre dann monoatomares Gold. Der Begriff monoatomares Gold ist eigentlich im Grunde genommen folgender. Wir haben Metalle. Metalle haben eine Gitterstruktur, die sogenannten Metallgitterstrukturen. Das kennen wir jetzt auch aus der Chemie. Und wenn man diese auflöst, dann hat man einfach Pulver. Dann liegt aber ganz normales Gold vor, und zwar eben Goldatome. Und die können jetzt, statt jetzt in dieser Gitterstruktur angeordnet zu sein, können die sich zu Ketten oder einzeln vorliegen. Und das wäre dann das monoatomare Gold. Und das hat natürlich auch andere Eigenschaften. Und das ist auch ein gutes Heilmittel, aber es ist gleichwohl jetzt nicht berühmt alchemistisch, sondern da muss man jetzt weitergehen, man müsste dann auch die subatomare Struktur verändern. Das heißt, wenn wir jetzt, es ist der erste Schritt in der Alchemie, wäre jetzt das Gold in dieses weiße Pulver zu überführen. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt so überführen, dass wir das hinterher als Pulver vorliegen haben. Wir können das auch in einem Zwischenschritt sozusagen im Reagenzglas haben. Das ist aber der erste Schritt, um das Gold weiter zu verarbeiten zum Aurum Potabile. Und zwar führt man das so, nennen die Alten das, überführt man das wieder in die Prima Materia, also in einen Vorzustand von Materie, wo Materie noch nicht determiniert ist, und führt es dann wieder zurück und stoppt es an einer gewissen Stelle, so dass es flüssig bleibt. Das heißt, wir haben bei Raumtemperatur und bei normalem Druck flüssiges Gold, und das kann man dann zum Trinken verwenden, und das hat diese exorbitant hohen Heileigenschaften. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, dass wir sehen, monoatomares Gold kann man herstellen nach den Verfahren, die man so im Internet findet. Die sind nicht alchemistisch, es gibt da andere, und das ist aber jetzt nicht das Ziel des Alchemisten gewesen beim Aurum Potabile, sondern da ist man weitergegangen. Also die Kunst ist da eine höhere. Wir sind dann auch in einem Bereich, wo tatsächlich die Atomstruktur verändert wurde. Da gibt es inzwischen auch Untersuchungen zu, die zeigen, dass sich dann tatsächlich die Atome, also nach herkömmlicher Atomtheorie, so verändern, dass dann der Atomkern verformt wird. Der hat dann so eine Form einer Birne, und die Elektronen, die zumindest nach herkömmlicher Theorie ja in Keulenform, also in Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, in Schalen sozusagen um den Atomkern liegen, die reihen sich zu einem Ring an. Und dadurch, dass man jetzt Materie in einem Zustand hat, der sozusagen relativ unbekannt ist, also jetzt auch erst neu entdeckt wurde, kann man sich auch schon darüber ableiten, dass dadurch natürlich Eigenschaften auftreten, die jetzt so eben, die man der Alchemie vorher nicht geglaubt hat. Ja, also ein Beispiel wäre, wenn man dieses, man kann das flüssig haben, man kann das fest auskristallisieren lassen. Wenn man es dann wiegt, zeigt die Waage, spinnt die. Die zeigt dann nichts an. Also es hat kein Gewicht, obwohl das Pulver anfassbar ist und vor einem liegt. Also diese ganzen Themen, die kann man in der Alchemie, natürlich in der Laboralchemie, auch alle bekommen. Das ist gar nicht so großartig. Ja, also wer sich mit Alchemie beschäftigt und selber ein paar Jährchen Laboralchemie macht, der wird da an diese Stellen auch kommen. Das ist eben einfach das Problem, das uns bisher immer erzählt wurde. Das wäre nicht möglich, und wir einfach auch eine ein Wissenschaftsmodell haben, eine Erklärung haben von Universum, von Atomtheorie, die natürlich diese Dinge auch nicht gestattet. Ja, das sehen wir ja schon bei Burkhard Heim, wie schwierig das heute noch ist, mit einem gestandenen Physiker mal darüber zu sprechen, der dann sagt, ja, das war ein Esoteriker. Und wer sich mal mit Burkhard Heim befasst hat, der wird sehen, das war mitnichten ein Esoteriker, ja, sondern ein hochgradiger deutscher Physiker und Chemiker. Und da sieht man, wie schwer das heutzutage ist. Vor allem auch Chemiker, ja. Ja, ja. Aber er war sicher auch Esoteriker, oder vielleicht ja. War er auch Esoteriker. Also ich würde Esoteriker ja, nicht das Schimpfwort verwenden, aber wird es leider. Ja. Nee, das heißt ja inneres Wissen und ich finde das Wort genau. Ist eigentlich passend. Ne? Das ist eigentlich inneres sehr Wissen gut, ist ja. Bei, ich hab, es ist bei Heim schon auch ja. Im Spiel, glaube ich. Genau. Jemand schreibt, ob man dieses monoatomische oder monoatomare, ich weiß jetzt nicht, wie man es genau sagt, ob man das bei dir oder bei wem kaufen kann, damit man es nicht selbst herstellen muss. Und noch wichtiger, wie jetzt die Wirkung ist. Also hast du das selbst probiert, ich nehme an, und ja. was passiert dann? Also zwei Dinge dazu. Also Punkt 1, man kann das original alchemistische Trinkgold bei mir kaufen, weil ich das hergestellt habe. Und das ist auch im Verkauf zurzeit. Allerdings jetzt nicht großartig irgendwie in irgendwelchen Shops oder so, sondern das läuft einfach so durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Weil ich bin eben auch Alchemist und kein, wie soll ich sagen, großer Verkäufer von irgendwas. Das wäre das eine. Das andere wäre die Wirkungsbeschreibung, wenn ich die jetzt gebe, bezieht sich jetzt nur auf Erfahrungswerte von Leuten, die es schon mal probiert haben und nicht so, dass, weil ich ja kein Arzt und Apotheker bin. Das ist ganz wichtig jetzt zu verstehen. Und ich verkaufe dieses Trinkgold auch offiziell nur als Raumspray. Ja, das ist also jetzt nicht irgendwie verändert worden oder so. Das ist einfach nur zu Forschungszwecken, weil als Nicht-Pharmazeut oder Nicht-Apotheker darf man natürlich solche Mittel nicht verkaufen mit dem Anspruch, dass man es einnehmen soll oder dass es eine Heilwirkung hätte. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle zu verstehen. Jetzt haben natürlich einige Leute das eingenommen, wie sie mir berichtet haben, weil das so in den alten Schriften so steht. Also da ist auch nichts Giftiges drin, das muss man auch wissen. Also es ist, enthält einfach Alkohol, ein ätherisches Öl und eben flüssiges Gold. Und Berichte, ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück von den Alten, die sind wahrhaft fantastisch. Und diese Wirkung habe ich auch am eigenen Leibe erlebt und die kann sehr heftig sein. Und das war für mich auch ein Grund, das neu auszuarbeiten, dass ich dann von diesen heftigen Reaktionen das so runtergearbeitet habe, dass es auf mich nicht mehr so heftig wirkt, sondern dass es nur noch das tut, was der Mensch auch wirklich benötigt oder was er auch will. Also wir hatten das eben mit dem Krebs kurz angesprochen. Das ist ja generell bei einer Krankheit so, dass man einem Menschen nichts aufzwingen sollte. Und das heißt auch, bei diesem Gold ist es so, wenn man es einnimmt und derjenige möchte nicht wirklich weit kommen in die komplette Genesung oder irgendwelche Dinge, dann macht es das mit einem nicht, sondern es kann mit dem Menschen kommunizieren. Es tut nur das, was wichtig ist. Es bringt den Menschen in die Mitte. Weil es heißt, auch Paracelsus sagte das, so wie die Sonne im Mittelpunkt steht und die Planeten sich drum drehen, so ist das Herz in der Mitte des Menschen und wie eine Sonne. Und so ist es eigentlich ein exorbitant gutes Herzmittel, aber es bringt den Menschen auch in seine Mitte. Und wir kennen jetzt beispielsweise auch Gold aus der Homöopathie. Und wenn wir da jetzt mal schauen, was das Gold so bewirken kann bei Menschen, dann sehen wir, dass es ja auch ein gutes Tagesmittel ist. Ja? So. Und interessanterweise, da kommen wir wieder an den Punkt, wenn wir es alchemistisch bearbeiten, dann kann es zum Beispiel, also ich habe Berichte von jemandem, der hat komplett seine Schlafmittel und das alles absetzen können, weil er dadurch erstmal richtig durchschlafen konnte. Und da würde mir jetzt jeder Therapeut, der so mit Gold arbeitet, sagen, du spinnst, weil das Gold macht eigentlich eher aktiv, ist ja auch logisch, nur durch die alchemistische Bearbeitung, weil wie gesagt, es bringt als erstes den Menschen in seine Mitte. Wenn du Schlaf benötigst, hilft dir das Gold, dass du schlafen kannst. Wenn du Energie benötigst, hilft dir das Gold, dass du die Energie bekommen kannst und so weiter und so weiter. Es kann spirituelle Themen, es kann dabei helfen. Ich hatte einen Bericht, da hat er gesagt, er hatte sonst Stress mit seinem Nachbarn, seit er das Gold nimmt, ist das weg. Ich habe eine Bekannte, die ist sehr spirituell, die ist hellsichtig, und die hat das Gold genommen und seitdem macht sie mit ihrem Handy Fotos von Geistwesen. Da kann man daneben sitzen, macht sie das und sie sagt, das ist, seit ich das Gold nehme. Also ich bekomme strange Rückmeldungen, ich bekomme ganz normale Rückmeldungen, ich bekomme Rückmeldungen eben, dass es körperlich bei körperlichen Themen geholfen hat, bei Erkrankungen. Ich habe Rückmeldungen, ich hatte einen ganz interessanten Fall, eben einen Krebsfall. Da war das eben so, dass ich habe ja früher sehr viel mit Ärzten zusammengearbeitet und da hatten wir noch ein kleines Ärzteteam und die Lebensgefährtin von einem dieser Ärzte, die war an Krebs erkrankt und war gerade operiert, ich wusste es gar nicht. Und dann hat er davon erzählt, da hatte ich das gerade neu gemacht und dann habe ich ihm das gegeben. Ich habe gesagt, hier, probier es aus. Und sie hatte das Thema, sie wollte unbedingt nach Hause, sie musste Schmerzmittel nehmen, sie bekam so ein synthetisches Morphium und sie musste Schlafmittel nehmen. Und das war ja alles nicht recht. Sie sagte, von dem Schlafmittel hat sie so das Gefühl, dass sie so von ihrer inneren Spiritualität abgeschnitten würde. Sie suchte da eine Lösung. Und das Erste war, ich hab ihm das Gold mitgegeben und dann hatte ich auch in der Zeit dann einen Workshop. Habe gar nicht mitbekommen, was genau war, nur so am Rande. Sie ist dann recht schnell aus dem Krankenhaus entlassen worden und konnte nach Hause. Und da haben wir natürlich alle gehofft, wow, was hat das Gold für ein Potenzial? Und nach diesem Workshop an dem Montag habe ich dann erfahren, dass sie verstorben war. Und dann habe ich natürlich erstmal gedacht, ach ja, schade, vielleicht hätte das Gold ja helfen können, weil die Alten beschreiben ja auch diese Thematik, dass es auch bei Krebs helfen kann. Und was ich dann aber im Nachhinein erfahren habe, war eben, sie wollte gar nicht mehr, sondern sie wollte wirklich hinübergehen. Und sie ist also mit ihrem Lebensgefährtin, mit dem Arzt, wovon ich gesprochen habe, also wach, bewusst, ohne Schmerzmittel, ohne Schlafmittel, ganz bewusst zu Hause dann hinübergegangen, so wie er berichtet hat. Und das hat mir halt gezeigt, dass das Gold einfach diese Situation unterstützt hat. Ja, also das, was du benötigst, das kann da helfen. Und wie gesagt, also das sind jetzt nicht meine Indikationen zu dem Gold, sondern das sind jetzt die Berichte, die ich bekommen habe. Und das entspricht in etwa dem, was die Alten beschreiben. Die Alten haben natürlich, und das war diese heftige Wirkung, das nochmal zu verdeutlichen, ich habe also die erste Ausarbeitung eingenommen und das war dann so heftig, dass ich mit der Elektrik im Haus interagiert habe. Also mir sind diese, ich hatte so zwei von so einem großen Möbelhaus solche Trafolampen, so als Nachttischlampen, die ich aber auch abschaffen wollte wegen meinem Elektrosmog, die sind durchgeknallt. Also die Trafos sind durchgeknallt, diese, die das runtertransformieren so auf Halogen. Und ich hatte blaue Blitze, die aus den Steckdosen kamen. Und ich konnte kein iPad mehr bedienen, kein Fahrkartenautomat eine ganze Zeit lang. Also es scheint sich mein Hautwiderstand verändert zu haben. Das sind natürlich ganz heftige Wirkungen, die damals, also wenn du das Original sozusagen in der vollen Kraft einnimmst, für den heutigen Menschen einfach zu heftig wären. Ja, also es gibt auch mit diesem Gold kann man diesen 30-Tages-Prozess machen, also nicht so, wie ich das jetzt ausgearbeitet, worüber ich gerade gesprochen habe, sondern diese Ur-Tinktur, nenne ich das mal so. Das ist eben das, was die Alten sagten, dass du da eine Verjüngungskur durchmachst, innerhalb dieser 30 Tage auf Zellebene dich verjüngst, also dir gehen die Haare aus, dir gehen die Nägel aus, du bekommst sehr hohes Fieber und dann wächst es wieder nach. Ja. Und das wäre natürlich fatal, wenn heute ein Mensch das machen würde, also spätestens dann, wenn das Fieber weit über 40 rübergeht, wird der Notarzt kommen und so. Also das sind einfach diese, wie soll ich sagen, so haben die Alten das noch gehandhabt und ausgearbeitet und das ist jetzt nichts mehr für den modernen Menschen. Ne? Ja, deshalb da auch, ne, muss man wirklich als Alchemist schon ein bisschen Arbeit leisten, um das eben auch für die moderne Welt alles verfügbar zu machen. Ja. Das war eine Frage von mir, wie nach den heftigen Reaktionen. Ja. Jemand schreibt da im Chat, das finde ich recht interessant, ich denke, Krebsheilung anzubieten ist eine Straftat. Also das hast du jetzt gerade eben ja gar nicht gemacht, sondern du hast ja... Nee, mir war wichtig, dass die Alchemie, dass es diese Möglichkeit, also deshalb habe ich ja auch extra erwähnt, aber das gehört alles in Therapeuten- und Ärztehände. Ja, aber ich finde es auch interessant, ja. die Aussage, ja. Krebsheilung anzubieten ist eine Straftat, ist es also per se offensichtlich nicht, weil sonst wäre jede Krebsheil jedes Krankenhaus, das also das anbietet, ja, dann wäre auch jeder, der Chemotherapie anbietet, straftätig. Also ich meine, falsche, ja, Hoffnungen zu machen, das haben wir eh vorher angesprochen. Ja. Ich meine, ich finde, ja, es durchaus wichtig, das Thema, aber man sollte dann halt auch wirklich ganz zuhören, bevor man solche Aussagen, die doch ein bisschen heftig sind, dann trifft. Aber ich glaube, falsche Hoffnungen zu machen und zu sagen, dann nimm dieses monoatomare, mhm, Gold und dann bist du ein krebslos, das wäre, nein, sicherlich. Das hatte ich auch, das ist auch überhaupt nicht richtig, ist auch kein alchemistisches Denken. Mhm. Also das wäre ja auch, ich habe ja auch gesagt, man sollte tunlichst vermeiden. Ich sag nur, das Potenzial ist da. Das können, also die Alten haben ja noch so gearbeitet. Nur das sollte man für den heutigen Menschen, weil früher war der Mensch kollektiver, ja. Da war, man kennt es vielleicht noch, da war das für den Menschen eine Verbannung schlimmer als eine Todesstrafe, ja. Mal so als Beispiel. Also dieses Kollektiv, er war an gewissen, auch feinstofflichen Stellen, relativ unselbstständig. Das ganze Kollektiv war immer wichtig. Das haben wir jetzt nicht mehr. Wir sind sehr individualisierte Menschen und man muss einfach auch das Individuum, das Ich, den Menschen als Einzelmenschen betrachten und wahrnehmen. Sonst ist es einfach sträflich, ja. Und das heißt, man darf eben auch nicht irgendwie, egal was es ist, ob es was Alchemistisches ist oder nicht, so dieses Thema, ich nehme das ein, dann bin ich wieder gesund. Ich bin doch kein Roboter. Ja, das ist ja genau das. Wir sehen das zum Beispiel in der Homöopathie. In der Homöopathie, wenn du zum klassischen Homöopathen gehst, dann wird er nicht sagen, hier hast du die Globuli sowieso gegen Magengeschwür. Sondern ein Arzt oder ein Therapeut müsste eigentlich, Arzt in dem Falle müsste eigentlich oder Therapeuten sollten nicht Krankheiten behandeln, sondern Menschen. Und das heißt, du kommst zum Homöopathen und du bekommst vielleicht ganz andere Globuli für ein Magengeschwür, als wenn ich zum Homöopathen gehe mit einem Magengeschwür. Verstehst? So, ja. Das heißt, ich werde individuell ganz anders angeschaut und es wird nur eingeleitet, dass mein innerer Heiler, der innere Archeus, nannte Paracelsus das, die Aufgabe übernehmen kann. So, und das ist in der Alchemie ganz, ganz wichtig, der Menschen richtig in therapeutische, wie soll ich sagen, Struktur zu bringen, dass er genesen kann, dass er heil werden kann. Und das erreicht man nicht, indem man ihm sozusagen etwas gibt, eine Pille, ein Allheilmittel, sondern dass er als Individuum betrachtet wird, in seinen Lebensumständen, mit seiner Seele, als ganzer Mensch. Und dann ist für den einen das eine Mittel gut, für den anderen das andere, der Übernächste braucht gar kein Mittel, ja, und so weiter und so fort. Und das ist ja, sehen wir auch noch im Ayurveda, wird das ja genau noch so gehandhabt. Das alle, man bekommt ja nicht direkt dieses super Bhasma oder dieses Quecksilbermittel, sondern als erstes werden die Lebensumstände betrachtet, die Ernährung betrachtet, die Themen, mit denen man zu tun hat, betrachtet. Und da wird gesteuert, da wird geguckt. Und erst wenn das alles nicht hilft oder eine Notsituation vorliegt oder eben eine lange, schwere, chronische Krankheit schon, so dass der Körper nicht mehr reagieren kann, dann werden die hohen alchemistischen Heilmittel eingesetzt. Und wie gesagt, auch immer im therapeutischen Rahmen. Weil in der Alchemie haben wir diesen therapeutischen Rahmen ja. Wir müssen diagnostizieren und Anamnese machen und dann schauen natürlich nach alchemistischen Gesichtspunkten. Also der ganze Mensch heißt auch mit seinen feinstofflichen Körpern wird betrachtet. Ja. Und dann schaut man, was er denn benötigt, weil das gibt er ja selber vor. Der innere Heiler sagt ja sozusagen, was er hat und was er benötigt, um wieder heil zu werden, ne, um wieder ganz zu werden und dass eine Genesung eintreten kann, weil eine Erkrankung immer ein Spiegel ist von etwas, gerade eine körperliche, ja, von etwas, was mit dir zu tun hat und das muss betrachtet werden. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Worauf, was ich jetzt nur andeuten wollte, ist eben, dass die Alten diese Berichte über diese Mittel gegeben haben und dass die durchaus in diesem Rahmen sind. Und ich möchte auch dazu sagen, vielleicht auch zum Thema Krebs, es gibt Heilung bei Krebs. Absolut. Es gibt keine unheilbaren Krankheiten. Natürlich sind immer wieder Menschen von Krebs geheilt. Also, ja. Also auch durch klassische Therapien natürlich. Natürlich, also die Frage ist nur, ja, schaffe ich das jetzt individuell an diesen Punkt zu kommen, wo ich diese Heilung erfahren kann, ja, und mit welcher Methode? Da ist auch für jeden was anderes. Es gibt ja kein Uni, das wäre ja aber Krebs, ich habe das früher immer so als ein bisschen als Witz gebracht, also Krebsheilen, ja, steht unter Strafe. Ne? Das ist, also bei Wilhelm Reich hat man das ja gesehen. Ne? Also, aber das dann so aufzunehmen und dann, also das finde ich schon ein bisschen schräg. Aber gut, ist ja auch egal, soll jeder glauben, was er will. Oder ja, was auch immer. Orbitaltheorie und MO-Schema, ja, ob du sowas schon mal aufgestellt hast, hat jemand gefragt. Sagt mir aber gar nichts. Ja, braucht man nicht. In der Alchemie braucht man das alles nicht. Ich habe da auch mal einen Artikel drüber geschrieben, weil das ist ein komplexes Thema, ohne jetzt mal ein paar Diagramme zu zeigen, ist es blöde. Deshalb verweise ich da an dieser Stelle auf meinen Artikel in der Raum und Zeit. Da muss ich gerade selbst überlegen, oder ich kann kurz mal nachgucken auf meinem Computer. Das war die Raum und Zeit Nummer, weil das ist ein wichtiges Thema. Ja, Vorsicht, nicht auf dem Computer, auf dem Skype läuft. Ja, jetzt haben wir wieder das nächste Problem. Dem Fall lass es, glaube ich, lieber. Ja, okay. Also es gibt in der Raum und Zeit, oder man kann mir eine E-Mail schreiben, ja? Ja, deine E-Mail-Adresse ist angegeben. Die ist angegeben. Nur dazu möchte ich sagen, auch in den Alternativ, also wenn man das jetzt ein bisschen, weil in der klassischen Alchemie braucht man das alles nicht. Man kann sogar eine Elementebetrachtung, so wie das Imperionsystem der Elemente ist, auch komplett ohne diese Orbitaltheorien machen. Man muss nur so sehen, wir haben schon lange, lange, lange Zeit, also schon bestimmt seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, schon alternative Modelle an dieser Stelle, die viel genauer die Natur beschreiben. Ja, ich hatte das in diesem Rahmen des Cache-Artikels erklärt oder auch im Rahmen dieser Cache-Geschichte, die ich da aufgegriffen habe. Wir haben im Grunde genommen eine Atombetrachtung, wo wir die Atome als Dinglichkeiten sehen. Und allein schon, wer jetzt mal Hans-Peter Dürr, den berühmten Quantenphysiker, oder Max Planck oder so liest, der wird feststellen, dass man da schon eigentlich lange von ab ist, auch in der Forschung. Das heißt, im Grunde genommen gibt es keine Partikelatome in dem, wie wir das glauben, sondern das sind Wirbel. Systeme kann man sich so vorstellen. Es sind im Grunde genommen, also der berühmte Äther, es sind Ätherwirbel, daraus auch Ladungen entstehen und so weiter und so fort. Das heißt, wir brauchen diese herkömmlichen Atommodelle auch in der erweiterten Form nicht, in der Alchemie schon mal gar nicht. Also da reicht es, mit 5 Elementen und 3 Essentialen zu arbeiten und sozusagen mit 7 Metallen oder 7 Prinzipien, die da noch eine Rolle spielen. Und dann kann man das also bis in die Atomtheorie komplett abdecken. Aber wie gesagt, man hat dadurch man braucht einfach diesen Zugang zu einer ganzheitlichen Schau. Weil in der Alchemie haben wir, auch wenn wir mit Modellen arbeiten, immer Modelle, die, wenn ich das Kleine betrachte, sofort das Ganze sehe. Und das habe ich jetzt in der herkömmlichen Atomtheorie nicht. Die verbirgt da ganz viele Dinge, die sozusagen makrokosmisch auftreten. Dadurch, wenn ich das im Kleinen betrachte, passt das nicht mehr zusammen. Also wir kennen das mit der Urknalltheorie. Da wurde die Urknalltheorie aufgestellt. Und dann hat man gemerkt, wenn man es ausrechnet, passt es nicht. Da fehlen uns 90% Masse und Energie. Und dann hat man einfach postuliert, naja gut, damit was in der Formel rauskommt, damit ich irgendwie nicht durch Null teilen muss, was nicht geht, postulieren wir einfach dunkle Energie oder dunkle Materie. So kann man es natürlich auch machen. Und daran sieht man, dass diese Modelle im Grunde genommen nicht funktionieren. Ja? Sie funktionieren schon, sonst, wie gesagt, würde dieses Gespräch nicht stattfinden. Aber ob man der Natur ihre letzten Geheimnisse damit entreißen kann, vor allem auch jetzt mit dem Ansatz in CERN, wo man jetzt einfach hochenergetische Teilchen aufeinander schießt und schaut und sich die Trümmer anschaut, darüber streitet man, ich meine, zumindest in der alternativen Szene. Und da gibt es schon auch interessante Einwände dagegen, sage ich mal. Aber okay. Auf was wollte ich jetzt? Es war noch irgendwas. Bevor wir nämlich zum Stein der Weisen kommen, wollte ich noch irgendwas anderes ansprechen. Fällt mir jetzt nicht ein, egal. Ja, genau. Kommen wir jetzt wirklich zum Stein der Weisen. Von Gold haben wir schon gesprochen. Also ja, scheint ja monoatomar eingenommen ziemlich interessante Wirkungen zu haben. Wenn jetzt jemand kein Gold hat, wie kann er sich herstellen? Das ist ja so der Klassische, ne? Wir haben ja schon gesagt, also ja, klassisch denkt man. Also ich habe das schon mehrfach veröffentlicht, jetzt auch im Rahmen von Cache. Das Einfachste wäre aus der berühmten Jungfernmilch. Das ist dieses auch ganz, was jetzt eben auch bei Cache passiert. Also dass Leute, die jetzt eigentlich ganz andere Dinge machen wollen, plötzlich da Gold haben und so. Das kann man alles machen. Die Frage ist nur, ist es sinnvoll? In der Alchemie würde man sozusagen sagen, ja, da hat er dann Gold hergestellt und ist am Herzinfarkt gestorben. Wäre doch besser gewesen, er hätte sich ein Herzmittel hergestellt, weil natürlich die Bezug Gold und Herz ja da ist. Und das wäre jetzt auch so die Frage, aus welchem Grund willst du das machen? Und wir haben das in der Geschichte mehrfach erlebt. Newton war ja auch Schatzmeister in England, und das nicht ohne Grund, weil er als Alchemist eben alchemistisches Gold von herkömmlichem Gold unterscheiden konnte. Und man hat ganze Kriege mit alchemistischem Gold geführt. Also man kann es sehr einfach aus Glimmer oder aus Quecksilber oder aus Blei. Ja, natürlich. Man hat sich Krieg finanziert. Ja, natürlich. Das kann man historisch, kann man das alles nachvollziehen. Welcher Krieg, wenn man denn will? Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Okay. Müsste ich nachgucken. Bin nicht so der große Historiker, auch mit Jahreszahlen nicht. Also da kann man wirklich große Mengen herstellen, offenbar. Da kann man große Mengen herstellen, ja, wow. Natürlich. Also ist immer die Frage, über welchen Weg man geht. Es ist halt ein bisschen, also für heutzutage ein bisschen, ja, wie soll man sagen, aufwendig ist ein falsches Wort. Aber dann, Johnny, ich muss jetzt unterbrechen, da verstehe ich dann irgendwie, dass man, also wenn das stimmt, keine Ahnung, dann ist es irgendwie klar, dass die Alchemie verfolgt wurde, weil das haut ja doch den Goldpreis zusammen ständig. Natürlich, das war auch der Grund. Newton hat ja die Alchemisten zu seiner Zeit in Anführungsstrichen verfolgt, genau aus dem Grunde. Weil man nicht wollte, weil zu der Zeit gab es wieder alchemistisches Gold in einem, nicht in einem Riesenumfang ist es aber aufgetaucht, und das war ja dann mit der Grund, diese zu suchen und zu gucken, weil genau aus diesem Grund, dass eben damit ja Gelddeckung und so, das spielte damals ja alles eine Rolle und ganz genau. Also das würde alles zusammenschießen, wenn man das jetzt in großen Mengen herstellt, aber machbar ist es, und aus dieser Jungfrauenmilch, also das ist relativ einfach, das kursiert inzwischen auch über diese Cache-Sache im Internet, wir können da auch bei TEPCO, die Firma TEPCO hat sich ja Tonnen von Gold über diese, die Cache Foundation hat ja in Japan da bei Fukushima diese Tanks mit dem radioaktiven Wasser, da haben die ein Aufreinigungsverfahren entwickelt und da entsteht auch Gold bei. Ja, und das sind also, ich sag jetzt mal so, das ist nichts Aufwendiges in dem Sinne. Es sind keine blöden Verfahren, und Transmutationen erleben wir in der Natur tausendfach. Ja, also es ist uns nur immer erzählt worden, dass es das nicht gäbe. Ja. Also ich möchte ein bisschen mehr darauf hinaus zu sagen, schaut mal, schaut in die Natur, wie macht die das denn? Wir haben ein Beispiel, Tabakpflanzen bilden Lithium, ganz gerne Lithium, da ist also Lithium drin. Und man kann Tabakpflanzen jetzt auf lithiumfreien Böden wachsen lassen. Und trotzdem erzeugen sie Lithium. Das geht dann nur sukzessive durch Transmutation. There we go again. Sag mal, hast du irgendwie ein Video jetzt gerade laufen bei dir oder irgendwas? Nein, ich habe gar nichts. Ich habe auch nichts gemacht. Ja, es geht schon wieder los. Okay, mir reicht jetzt mit Skype. Wir steigen hiermit um auf das Telefon. Alles klar. Okay. Dann mag ich mal nicht mit der Tache nicht. Okay. Alles klar. Ja. So. Und um das Ganze abzukürzen, werde ich da nicht großartig eine Nummer spielen, sondern ihn jetzt einfach live hier anrufen. Wirklich. Deshalb gibt es dann immer Ja, hier bist du wieder. Sehr schön. Da bin ich wieder. Genau. Genau deshalb, wenn ich eine Skype-Sendung mache, es klingt ja besser, aber es ist einfach Skype, es ist sowas von unzuverlässig und keine Ahnung. Also ich habe das noch nie gehabt, aber ich habe auch, ich mache wenig mit Skype, aber das war mir jetzt auch irgendwie... Ja, ich habe auch jetzt keine Ahnung, auf wessen Seite das Problem ist, aber es würde mich jetzt wundern, wenn es auf meiner Seite ist. Ich hatte das auch noch nie, das Problem, und ich habe jetzt schon längere Skype-Sessions gehabt auf diesem Rechner. Ja, ist ja auch egal jetzt. So, wir waren beim Stein der Weisen. Ja, beim Gold, beim Stein der Weisen. Ja, genau. Also letztlich, wenn man das jetzt einfach mal weiterdenkt, das ist natürlich einfach das Thema, dass man diese Dinge auch selber einfach mal erleben muss, überhaupt alchemistische Dinge erleben muss. Wenn da jetzt einer irgendwie, so wie ich jetzt da, über solche Dinge redet, dann kann man sich viel anhören, man kann das glauben oder nicht glauben, von daher immer selber machen, sage ich, und das ist nicht so schwer, da kann man reinkommen. Deshalb ist es mir auch wichtiger, jetzt einfach zu sagen, schaut mal in die Natur, es gibt auch genug Belege. Natürlich sagt man immer, das stimmt alles nicht, aber man kann es versuchen, selber nachzuvollziehen, also nicht jetzt selber im Labor machen, aber die Sachen mal raussuchen, diese Arbeiten, worüber da berichtet wird. Ich hatte gerade über die Tabakpflanze gesprochen. Es gibt zum Beispiel Versuche an Universitäten, da hat man so kleine Krebstierchen, so Süßwasserkrebse, die bilden so einen Panzer aus Kalk, und dann hat man die in einem Aquarium gehalten, wo nichts drin war, was irgendwie kalkbildend wäre, also für die Tiere. Ne? Und dann konnte man feststellen, dass sie trotzdem ihre Kalkpanzer ausbilden. Also es gibt einfach Versuche, die zeigen, dass in der Natur Transmutation stattfindet. Und darauf will ich jetzt so ein bisschen hinaus. Das ist eigentlich ein Naturprinzip. Und das ist gar nicht so, uns wird das immer alles so fremd und nach Spinnerei dargestellt. Und wenn wir die Natur aber mal richtig anschauen, wirklich wieder immer das berühmte Beispiel wie Schauberger letztlich, ja, dass wir in die Natur schauen, dann werden wir diese Dinge feststellen, dass die Natur ja so funktioniert. Und das ist mir wichtig, das zu verstehen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie im Labor Gold machen kann und bla bla berühmt bin und reich bin und sonst was. Naja, aber das ist schon ein bisschen aufhängig. Also das interessiert schon viele, ne? Ja. Natürlich, ne? Ja, natürlich, aber das kommt jetzt auch in die Welt, da brauchen wir keine Angst haben, das wird bald jeder machen können, wie gesagt, über diese Cache-Technologie, das ist zwar jetzt nicht so die Idee von Cache und da drin, aber das ist so als Nebeneffekte entstanden und das zeigt einfach auch, wir werden jetzt bald irgendwie in den nächsten, keine Ahnung, 50 Jahren oder so, jetzt mal an andere Dinge kommen, dass es uns auch mal um andere Dinge geht. Ja, weil was willst du mit Gold? Weil wie gesagt, es gibt wichtigere Dinge jetzt, wo wir ein Geldsystem haben, wo wir noch alle so denken, wir müssten irgendwie überleben, könnten wir nur, keine Ahnung, wenn man viel Geld hat oder wenn man jemand anders übertrumpft, das wird bald alles aufhören. Ja, also dieses Ubuntu-Prinzip, das finde ich sehr gut. Dieses, das, was ich tue, der Gemeinschaft zugutekommen, das, was alles klar. Nein, ich möchte jetzt aber eben, nein, jetzt möchte ich ein bisschen bei diesem Goldthema bleiben. Also du behauptest, man kann, also TEPCO hätte tonnenweise in diesem... Nee, das hat der Cache behauptet. Da gibt es auch einige Sachen im Internet. Nur ich konnte es so nachvollziehen, weil ich das auch kenne aus meiner eigenen Laborarbeit. Deshalb ist es für mich jetzt nicht etwas, der behauptet was, sondern aha, schau mal an, weil der hat genau diese Prinzipien jetzt mit anderen Worten erklärt, die ich auch kenne. Ja, so jetzt gibt's natürlich nicht viele Alchemisten, so dass es nur wenigen Menschen so ergangen ist wie mir an dieser Stelle. Und ich weiß eben auch, dass es jetzt für viele so klingt, ich behaupte das. Deshalb sage ich jetzt mal so, in der Alchemie ist es nichts Besonderes. Und wer Alchemie betreibt, der wird diese Dinge auch machen können. Weil das einfach in der Natur so veranlagt ist. Ist dieser Prozess irgendwo beschrieben, wie man Gold? Ja, natürlich in ganz vielen Büchern in den alten Klassikern. Was kannst du da empfehlen? Welches Buch kannst du empfehlen, wo diese Goldherstellung beschrieben ist, dass man, wenn man das genauso macht, auch funktioniert. Das gibt's wieder nicht, also nicht im Sinne von, da steht jetzt ein genaues Rezept und wenn ich jetzt das zusammenkippe, weil da stehen keine Mengenangaben und sowas. Ja, also man muss wirklich die alten Klassiker durchweg lesen, alles über das Mineralwerk zum Beispiel oder Gold, da kann man, ich hatte es erwähnt, Holandus, also man muss wirklich die alten Klassiker durchgehen, durchlernen, um zu wissen, um was es da geht. Also so einfach ist es dann doch nicht. Es ist für den Anfänger, es ist für den Alchemisten einfach. Wenn du in der alchemistischen Schau bist, also wenn du dich in der Alchemie auskennst, wenn das auch deine Natur, wenn du in die Natur schaust und die verstehst, weil du die Alchemie kannst, dann ist es einfach. Wenn du aber jetzt einfach so sagen willst, so, ich möchte jetzt wie ein Kuchenrezept Gold machen, dann ist es in dem Sinne nicht schwer, der Prozess an sich, aber es würde für dich schwer werden, weil du ja sozusagen erstmal in die Alchemie einsteigen musst. Das heißt, wäre es möglich, ein Kuchenrezept zur Goldherstellung zu veröffentlichen oder festzuhalten, das dann auch nachvollziehbar ist und funktioniert? Also oder ich wäre, ich denke schon, ich würde es aber so nicht, also dann müsste es jemand machen. Und dann behaupte ich jetzt mal so, ich kenne jetzt gerade in meinem Umfeld niemanden außer mir, der jetzt in meiner Nähe ist. Ich würde es so nicht machen wollen, ich würde es aber zeigen. Das wäre mir lieber. Also mit Menschen zusammenkommen, die in der gleichen Gesinnung an diesen Dingen arbeiten und dann zeigen, wie es geht. Also das mache ich sowieso jetzt. Aber man könnte es wie in einem Rezept festhalten. Das kann man so festhalten. Das ist ja, im Grunde ist es ja wie in einem Rezept festgehalten, nur du hast keine Menge. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir werden heute, wenn wir im Labor arbeiten, haben wir ein Thermometer. Wir haben gewisse Analyseverfahren und. So arbeitet die Alchemie nicht. Das heißt, wir müssen einfach in die Erfahrung kommen. Wann ist das Feuer heiß genug? Ja, das kann ich an der Kohle am Glühen sehen, ich kann das am Knistern des Tiegels feststellen. Wann ist der Prozess zu Ende, wann muss ich in den nächsten? Da muss ich was schmelzen, da muss ich was zusammengeben. Dann muss ich zum Beispiel ein sogenanntes Menstrum herstellen können. Das heißt, ich werde, gibt ja ein Beispiel, das ist immer das berühmteste Beispiel, was ich auch zeigen kann. Eine Flüssigkeit herstellen, die man trinken kann, die also keine starke Säure ist oder so, und da drin löst sich Gold auf. Ja, so, das sind alles Sachen, die gibt's in der Chemie nicht. Oder ein Metallöl herstellen. Das heißt, ich kann das Metall flüssig machen. Das kann ich alles im Labor zeigen. Das kannst du aber nur dann nicht in, man kippt das und das zusammen, sondern man muss dann einfach wissen, jetzt ist es soweit, jetzt kommt das dazu. Man muss Signaturenlehre können. Man muss einfach ein bisschen verstehen, wie auch die subtilen Kräfte in der Natur wirken. Das heißt aber, es ist dann nicht alles so beschreibbar, sondern es muss dann schon diese Intuition geschult sein. Nein, es muss vor allem Erfahrung geschult sein. Okay. Intuition kann man nicht schulen, glaube ich nicht. Die ist einfach da. Oder freigelegt, also das, was er vorher gesagt hat. Ja, freigelegt, genau. Und Erfahrung gehört dazu. Und ich behaupte mal so, aber das ist auch mein ganz persönliches Thema. Ich kann das im Moment immer alles nur, indem die Leute mit mir diese Dinge erleben und dann können sie plötzlich selber. Ich bin nicht so ein Typ, dass ich jetzt einfach sage, ich schreibe das so auf und dann würde ich das nie jemandem geben wollen. Ja, man kann damit Unsinn anstellen oder die Leute kommen dann nicht dahin und machen irgendwas und dann funktioniert es nicht. Und dann heißt ja, guck mal, der hat wieder erzählt, das stimmt alles nicht. Mehr so. Ja, also und wie gesagt, also zur Alchemie gehören einfach auch, dass man die Astralenkräfte, die Ätherkräfte kennt, dass man die sieben Strahlen kennt, also sieben Aspekte, die eine Rolle spielen. Das ist nicht schwer, aber es ist einfach, es gehört Erfahrung, es gehört inneres Erleben mit dazu. Und das meine ich. Also das heißt, da ist die Alchemie einfach ursprünglicher. Ja. Okay, aber das heißt aber dann, es gibt keine einfache Anleitung. Es gibt kein Rezept. Doch, also, es gibt Rezepte. Also, du widersprichst dir selbst da, sorry. Nee, pass auf. Es gibt Rezepte, da steht es drin. Das heißt, du kommst, ich sag mal so, ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, so mache ich das. Sondern man studiert die alten Meister und da steht das so sinngemäß drin. Da steht da zum Beispiel drin, zum Beispiel in den Veden, ja, da gibt es eben konkrete Beschreibungen, wie man aus Quecksilber Gold macht. So, da steht aber eben, dass man den Samen des Quecksilbers herstellen muss, also den vervielfältigen muss und wie man dann Gold macht. Das ist dann schon so wie ein Laborrezept. Aber jetzt ist die Frage, wer weiß denn jetzt, was ist denn jetzt mit dem Samen des Quecksilbers gemeint? Verstehst du? Also es gibt auf der einen Seite eine schriftliche, wie ein Rezept, du musst aber eine Grundlage dafür kennen. Das ist so, wie wenn du jetzt ins Labor gehen würdest. Ja, aber gut, dann nimmst du halt einen anderen Namen für den Samen des Quecksilbers und beschreibst es halt irgendwo. Nee, das meine ich nicht. Aha. Stell dir vor, du würdest jetzt in einem Chemielabor auftauchen und hättest keine Ahnung von Chemie und würdest sagen, gibt's ein Rezept dafür, was weiß ich, Aspirin herzustellen? Dann würde man sagen, ja, gibt's, aber du kannst es nicht, weil der fehlen einfach gewisse Grundlagen. Da steht jetzt drin, du nimmst die Salicylsäure, gibt's die in sowieso und du weißt gar nicht, was ist jetzt Salicylsäure, ne? Verstehst? So, das meine ich damit. Das musst du lernen. Also du musst sozusagen erstmal ein Grundstudium in dem Fall in der Chemie machen und dann kannst du das Rezept benutzen. Okay, aber meine ich das? Aber in der Alchemie kommen da ja auch noch andere Aspekte dazu, die man eben nicht einfach lernen kann. Das hast du ja selbst gesagt. Ja, im Labor. Also so wie ich jetzt, ich habe ja Chemie studiert, wie ich jetzt im Organik- oder Anorganik-Labor gestanden habe und Sachen gemacht habe, konnte ich dann hinterher andere Dinge tun auf Basis meiner Erfahrung im Labor. So meine ich das. Also das heißt, es ist sozusagen nicht mystisch und entfernt in der Alchemie, sondern ich muss einfach erstmal zu jemandem hin, der Alchemie betreibt, bei ihm das sozusagen erleben und in Anführungsstrichen lernen quasi, ja, Erfahrung sammeln und dann kann ich dieses Rezept verwenden, so mal einfach ausgedrückt. Ja, und das meine ich, da gibt es dann noch einen Aspekt, den kann man im Rezept nicht wirklich festhalten, auch wenn man mit Referenzen alle diese Dinge erklärt, die dann... Naja, wäre jetzt kommt mir halt vor, also... Nee, pass auf, das Beispiel ist mehr so, dass wenn du... Du musst dir jetzt vorstellen, deine Mutter, wenn du jetzt im Restaurant essen gehst und du isst es und deine Mutter macht dasselbe Rezept und es schmeckt einfach bei ihr besser, ja, so, wir kennen das berühmte Beispiel. Nee. Und du würdest sie jetzt fragen, was hast du da, du hast da ein bestimmtes Gewürz oder so und dann wird sie sagen, ja, ich habe das und das und das. Und dann wirst du sehen, es gibt jetzt keinen, verstehst du, wie sagt man, einen Unterschied. Ja, es sind dieselben Zutaten, aber das Herstellungsverfahren ist ein bisschen anders. Sie lässt länger kochen oder bratet es mehr an oder so irgendwie. Also wenn du deiner Mutter über die Schulter schaust, wenn die dir das Rezept gibt, aber wenn du mit ihr zusammen kochst, dann hast du plötzlich auf einmal, weißt du, der Strudel gelingt dir nur dann, wenn du es in etwa so und so nachvollziehst. Mhm. Obwohl du ein Backrezept hast. Das würde dem jetzt ein bisschen näher kommen, diesem Verständnis, um was es mir da geht. Weil ein Beispiel wäre jetzt wirklich einfach, wann ist die Temperatur an einem bestimmten Prozess richtig? Das kannst du einfach, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, wenn du die Erfahrung hast und wenn du ein bisschen reinspüren kannst, kannst du das. Ja, das ist nichts Kompliziertes, aber, ja, aber du musst es erstmal gemacht haben. Gerade bei dem Beispiel jetzt, die Temperatur, das ist einfach eine Zahl. Das kann ich messen und es ist eine Zahl. Oder bin ich jetzt zu mechanistisch? Nee. Ja, das ist zu mechanistisch. Okay. Weil die Temperatur ist keine Zahl, sondern das ist eben in dem Moment, hat das die richtige Temperatur, ist es fertig. Es sagt dir selber quasi, jetzt ist richtig. Ja? Jetzt musst du abbrechen oder jetzt sind wir soweit. Also du meinst dann aber mit Temperatur nicht irgendwas, das ich mit einem Thermometer messen kann, sondern irgendwas anderes. Ja, du könntest es schon messen, aber ich wüsste die Zahl dazu nicht. Ich habe das so nicht, es steht auch in keinem Buch eine Zahl, eine Temperaturzahl, sondern da steht dann sozusagen drin, wie du es sozusagen zusammengibst, aber das, was dir fehlt, ist die alchemistische Erfahrung, weil du schon ein paar hundert Mal gewisse Sachen im Vorher gemacht hast und dann weißt du, wann die richtig sind. So, und diese innere Erfahrung, diese, sage ich jetzt mal so, innere Erfahrung, die brauchst du noch dazu. Okay. Weil die alten Alchemisten hatten halt keine, man könnte das wahrscheinlich mal, wenn eine interessante Idee, diesen Prozess machen und dann jemanden haben, der dann Temperatur misst. Dann würde das vielleicht gehen. Aber in den alten Schriften findest du keine Temperaturangaben. Da findest du auch nur grobe Mengenangaben. Ist jetzt mal so ein Beispiel, ja. Und dann findest du Ausdrücke wie der Merkur. Und da kann da einmal das Quecksilber mit gemeint sein, damit kann aber was Geistiges gemeint sein. Oder etwas, was Verbindendes mit gemeint sein. Und das kannst du wiederum auch nur aus dem Gesamtkontext herauslesen. Und das schaffst du auch wieder erst durch die Erfahrung. Wenn du viele alte Alchemisten gelesen hast, wenn du selber im Labor rumlaboriert hast, dann weißt du plötzlich, was der meint mit dem Merkur. Dass der eben nicht elementares Quecksilber an dieser Stelle meint, sondern zum Beispiel den Pflanzengeist, sprich Alkohol. Dass du da Alkohol einsetzen musst und nicht elementares Quecksilber. Das steht da nicht explizit drin. Da steht einfach, du verwendest jetzt den Merkur. Und als Anfänger weißt du eben nicht, was ist jetzt mit dem Merkur an dieser Stelle gemeint. Wenn du Alchemie kannst und kennst, dann erschließt sich dir das aus dem Gesamtkontext. Also das ist eben, die alten Klassiker haben so geschrieben und haben das nicht mit Temperaturdaten und so aufgeschlüsselt. Ja, so, und das macht es schwierig. Wie beschreiben die Temperatur dann? Fast gar nicht. Also entweder steht da drin zum Beispiel im Sandbad oder im Marienbad solche Themen oder im Aschenbad, dann weißt du ungefähr, mit welchen Temperaturen du zu tun hast. Dann weißt du aber nicht die exakte Temperatur. Die erschließt sich dann steht da zum Beispiel, wenn die Tränen der Diana erscheinen. Das heißt, dann musst du wissen, was die Tränen der Diana sind und dann weißt du, ich gebe jetzt so viel Hitze, bis da oben die Tröpfchen so aussehen wie Tränen an der Stelle und dann ist genug. Ja? Es ist alles sehr verklausuliert auch immer. Also das ist dann doch irgendwo eine Geheimlehre, also man, oder? Nee, das ist eben, ja, man würde es so denken, aber wenn du einsteigst, wirst du sehen, es ist einfach, dadurch hast du multidimensionalen Zugang. Du kannst zum Beispiel so ein Burkhard Heim verstehen, ohne dass du eine komplexe Mathematik hast, weil diese Begriffe kein Entweder-Oder sind, sondern immer ein Sowohl-als-Auch. Sie können ganz viel beschreiben und sie beschreiben auf das Wesen der Dinge. Das heißt, du musst versuchen, über die Signatur auch die Wesen der Dinge festzustellen. Und nicht eben die Temperatur auf einem Thermometer. Und dann sind die Begriffe gar nicht geheim, sondern dann erscheinen sie dir richtig, weil du erlebst es. Da gibt es zum Beispiel diesen Begriff, die Terra Damnata, die verdammte Erde. Und dann haben wir mal einen Prozess gemacht mit Urin und auch mal einen Prozess mit Wein. Und am Ende war da so eine schwarze Mocke, die gebrannt wird. Und dann steigen da wirklich, dann sah das echt so aus, als wenn da so Vulkane und Schlote entstehen. Ja, und das roch auch total ekelig. Und dann habe ich, oder im Kurs oder im Workshop, dann haben alle gesagt, wow, das ist ja wirklich wie eine verdammte Erde. Also dieser Begriff wurde plötzlich erlebbar. Und dann haben wir gemerkt, bei dem Verbrennen des Urins, also diesen Rückstand, den wir hatten, der roch genauso und sah genauso aus, wie das eben beim Wein dann auch der Fall war. Und dann gibt es eben einen Spruch bei den alten Alchemisten, der sagt, der Mensch, der Wein und das Gold sind einander hold. Und dann merkt man, das ist nicht einfach nur ein Spruch, sondern das zeigt dir die Verbindung dieser verschiedenen Signaturen und Kräfte. Und das ist eben etwas, was du wirklich erstmal über eine gewisse Zeit des Lernens und des Erfahrens in der Praxis bekommst, wo eben keine Temperaturangaben helfen, sondern du musst dann einfach versuchen, darüber, über diese Naturerfahrung und das Wesen der Dinge an die Stellen zu kommen. Ja, ich denke mal so, das ist aber Forschungsarbeit. Man könnte diese Dinge, also jemand stellt sich jetzt hin, der das kann, macht das, und dann könnte jemand einfach mal die Temperatur messen und abwiegen, wie viel dann da reinkommt und. Und dann könnte man das auf diesem Wege mal nachvollziehen. Dann hätte man vielleicht so eine Art Rezept mit Temperaturangaben und Gramm. Nur das gibt es im Moment noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das so funktioniert oder ob eben dieses, wie gesagt, eben das, was die Mutter gut kann beim Kochen, ob das nicht auch noch ein bisschen Seelenkraft ist, die da auch eine Rolle spielt. Aber ich möchte jetzt nicht einfach zu mystisch werden, nur dass wir verstehen, im Moment haben wir in der europäischen Alchemie und auch so ein bisschen in der vedischen Alchemie, da gibt's ein System, was ein bisschen exakter auch Angaben macht, ja, dass auch einfach, ich nenne das jetzt mal so, Laborassistenten viele Dinge nachvollziehen können. Nur wir haben das in der europäischen Alchemie noch nicht so ausgearbeitet. Also da muss man wirklich einfach in das Wesen der Dinge hinein oder eintauchen und das wirklich bei jemandem lernen. Anders geht es im Moment nicht. Nun gut, belassen wir uns einfach dabei. Also was ich da mitnehme ist, es ist nicht so einfach, wie es zuerst ausschaut. Vielleicht, oder? Naja, beim Goldmachen nicht, aber bei Tinkturen und solchen Dingen, da kann man schon wirklich sehr einfach mit einfachen Handgriffen, auch für sich zu Hause, mit ganz einfachen Dingen kann man sich behelfen. Ja, das. Du hast etwas wie Jungfrauenmilch erwähnt und Cache, und ich möchte jetzt mal ein bisschen auf Cache zu sprechen kommen. Jetzt würde mir aber trotzdem, kannst du kurz erklären, was ist Jungfrauenmilch? Ja, das ist... nicht das, was ich jetzt denke, wahrscheinlich. Ja, es ist ein Begriff, der aus der Alchemie stammt. Aber was denkt ihr jetzt gerade? Keine Ahnung. Ja, der taucht in verschiedenen Prozessen, unter anderem auch so bei verschiedenen Goldprozessen taucht er auf. Da entsteht einfach eine weiße Flüssigkeit. Und da gibt's dann nochmal Unterscheidungen, Marienmilch, Hathorenmilch, und es geht so ein bisschen in die Richtung, wo auch diese Ormus-Elemente von den David Hudson, was ja auch oft monoatomares Gold bezeichnet wird, was es im Grunde nicht ist. Also es gibt in der Natur einen Zustand der Materie, so muss man sich das vorstellen, der zwar noch materiell ist, aber den jetzt in dem Falle jetzt eben auch der Cache Plasma-Zustand nennt. Wobei jetzt nicht dieses ionisierte Gas damit gemeint ist, sondern er nimmt diesen Plasma-Begriff für ganz vieles her. Und in der Alchemie werden manche Dinge differenzierter betrachtet, und es ist so eine Art Protomaterie, so nenne ich das. Das heißt, man kann aus Meer Wasser oder auch aus der Atmosphäre oder aus Meersalz oder eben auch aus gewissen Elementen aus der Erde, die der David Hudson auch damals da verwendet hat, kann man eine Art von Protomaterie erzeugen. Und diese Protomaterie, aus der kann man dann quasi alle Elemente oder einen Großteil, zumindest in Alchemie einen Großteil. Und der Cache behauptet jetzt alle Elemente, die man benötigt, machen. Und das stimmt in einem gewissen Rahmen. Und das ist eben auch, um nochmal am Goldmachen anzuschließen, nicht ein ganz klassisches Verfahren. Man kann aus dieser Jungfrauenmilch dann eben, weil man ja auch alle Elemente eben oder Materie daraus erzeugen kann, kann man natürlich auch Gold daraus machen. Und so etwa 3 Gramm Gold pro Liter bei der alchemistischen Jungfrauenmilch. Und diese Flüssigkeiten, die der Cache da herstellt und die er GANS nennt, was eine Abkürzung für Gas in Nano-Liquid State, Solid State bedeutet, die verhält sich ganz ähnlich. Ja. Das ist so ein bisschen der Bezug. Deshalb bin ich da auch ein bisschen drauf eingestiegen, weil man mir gesagt hat, hey, schau mal, im Oktober letzten Jahres war das, dieser Cache, der ist da in die Öffentlichkeit getreten, und was der da jetzt so preisgibt, das scheint mir sehr alchemistisch zu sein. Das waren so ein paar Leute, die bei mir im Workshop waren, und so bin ich eigentlich auf ihn gekommen, und dann habe ich mich damit beschäftigt und habe dann eben festgestellt, wow, der macht da so ein paar Sachen. Und ja, und dann war eben so, ich schaute mir diese Livestreams an von ihm, ein paar, und dann war in einem, hat sich jemand zugeschaltet, der dann eben an ihn Fragen gestellt hat, betreffend dieses GANS, und damit Experimente gemacht hat, und da sind eben auch verschiedene Elemente, unter anderem Gold, da rausgekommen. Aber der Cache benutzt diese Flüssigkeiten dafür, dass er sozusagen daraus Energie und Wärme erzeugen kann im Moment. Ja, das ist im Moment das Wichtigere. Also das ist jetzt so ein bisschen der Übersprung zur Cache-Technologie. Und dazu muss ich eben auch sagen, dass diese Cache-Sache ist eben auch nicht ganz meins. Ich bin da auch so eingestiegen und fällt mir immer noch sehr schwer, weil das ist nicht so meine Sprache und es ist nicht so meine Welt und ich bin auch nicht so in der freien Energie. Ich bin dann auch eben mehr so in dem Thema eben Gesundheit und so zugange zurzeit. Ich hatte das Thema in einem Wohnprojekt, mit einem Generationenwohnprojekt, da habe ich mich sehr viel damit beschäftigt und das war auch dieser Rahmen, wo ich das auch in meinem Artikel erkläre, dass wir da eine freie Energiemaschine hatten. Naja, die Frage ist natürlich Cache. Also ich habe das vor einiger Zeit, jetzt vor Jahren inzwischen, glaube ich, zum ersten Mal gehört und dann, aber es hat sich mir nie so richtig erschlossen und es gibt ja ganz viele Leute, die freie Energiemaschinen bauen und irgendwie funktioniert es dann nie und keine Ahnung, ja. Und ich habe daher Cache einmal so ziemlich ausgeblendet und die Frage für mich ist jetzt, deiner Meinung nach, ist da was dran, außer einer Träumerei von Raumschiffen und dem Weltfrieden? Ist es. Ich meine, beides toll, großartig, aber ja. Ja, mir ist es genauso gegangen. Also ich habe damals in diesem Wohnprojekt, ist mir der Name Cache auch untergekommen und ich fand das dann alles sehr unseriös. Vor allem, weil natürlich da auch noch nicht so viel bekannt war, wie macht er das, um was geht's genau. Und dann, wir haben alle das Thema oder kennen das einfach, es werden viele Dinge behauptet oder vorgestellt und dann, aber wohlgemerkt nicht, dass sie gar nicht funktionieren, als vielmehr, dass sie sozusagen nicht in dem breiten Rahmen der Öffentlichkeit, also verkauft werden, dass man dann jetzt eine freie Energiemaschine kaufen kann oder so. Da gibt's Riesenprobleme, da kann sich jeder mal mit beschäftigen, es sind Leute ums Leben gekommen, man wird bedroht, ich habe das Thema ja auch alles. Und naja, es gibt die so einfach absonderlichsten Stories, die ja, da kursieren. Ja, ganz genau. Und da auch nochmal, es geht gar nicht darum, das ist eben auch nicht in unserem Bewusstsein, es geht nicht darum, funktioniert es oder funktioniert es nicht, sondern wann kommt einfach die Möglichkeit, dass wir es endlich umsetzen können. Und es gibt viele, viele verschiedene Ansätze, die auch funktionieren, nur einfach nicht, wie soll ich sagen, nur im Geheimen oder nur mal kurzfristig oder dann weiß man es nicht genau, man kann es in der Regel, wenn man nicht direkt mit dabei ist oder jemanden kennt, kann man es nicht genau nachvollziehen, um was es geht. Das ist einfach das Thema, weil das immer sehr stark unterdrückt wurde. Und jetzt mit Cache ist es einfach vorbei. Und was ich eben erlebt habe, das hat mich also total geflasht. Was ist vorbei? Dass das jetzt unterdrückt wird, weil das ist jetzt in der Welt. Was ich erlebt habe, war, wir haben das hier in Europa gar nicht mitbekommen. Der hat letztes Jahr Pläne freigegeben, dass sich das jeder selber mit Haushaltsmitteln nachbauen kann. Mhm. Und das haben inzwischen viele gemacht. Und wenn du dir jetzt mal nachvollziehst, wie viel tausend Gruppen es gibt, die wiederum tausende Mitglieder haben, zum Beispiel nur in China alleine, dann sind wir an einem Punkt. Und was ich eben auch erlebt habe, weil ich eben sehr viel recherchiert habe. Ich bin auch in Kontakt mit der Cache Foundation. Die haben auch inzwischen bei mir angefragt, ob ich nicht bei ihnen Teachings abhalten will und so. Also das heißt, ich bin sozusagen nicht ganz drin, aber ich bekomme Informationen, die auch jeder andere bekommt. Man kann übers Internet schauen, was schon an Aktivitäten läuft und wie viele Leute inzwischen in der Welt, wie viel da schon an Krankenhäusern diese Health-Technologie von dem Cache schon gemacht wird in der Welt. Also Philippinen, in Afrika, in China, vor allem in Afrika, also die einfachen Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, die reinigen sich jetzt das Wasser mit der Cache-Technologie. Einfache Bauern, die schlechte Ernte haben, die haben jetzt Ernten, dass sie ihre Familien ernähren können. Das ist schon millionenfach, ist das in der Welt. Und hier in Europa hört man nichts davon. Man kann das Ganze im Internet nachrecherchieren, man kann über die Livestreams gehen, man kann schauen, was es schon weltweit gibt, wenn man mal auch in andere Länder fährt, ja, auch an Technologien, an Autos und so, was man da umbauen kann. Und auch hier in Deutschland, also es laufen schon Markgraf-Geräte, ja. Also es ist schon Markgraf, in der Welt. Markgraf, das ist diese, das, also magnetische und gravitative Kraft, das sind diese beiden Pole. Aber genau. Etwas unglücklich gewählte Ausdrücke, wie auch immer, wie auch so oft, hat er eine eigene Sprache erfunden. Die Kommunikation scheint bei diesem ganzen freien Energiethema eines der größten Probleme zu sein. So jetzt, selbst wenn es funktioniert, dann schaffen es die Leute nicht zu kommunizieren, wie. Jeder erfindet sein eigenes System, jeder erfindet sein eigenes Vokabular. Es sind völlig inkompatibel untereinander und es ist ein heilloses Durcheinander. Also genauso sehe ich es auch. Und ich bin schier verrückt geworden. Also er benutzt Begriffe aus der Mainstream-Physik. Und dann hat er aber Themen drauf, die aus der Alchemie sind. Und das hat mich völlig irre gemacht. Also ich habe wirklich bestimmt 2 Monate, fast 3 Monate, wo ich echt im Sechseck gelaufen bin und wo ich mir immer wieder diese Teachings reingezogen habe. Dann gibt's dann so viele davon. Also allein so locker mal 100 Teachings, ungefähr 6 Stunden, die man überhaupt mal in Anführungsstrichen braucht, um so ein bisschen reinzukommen, um was es geht. Und da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich bin auch nur deshalb so lange dran geblieben, weil ich dann gefragt wurde, hey, du weißt doch jetzt schon so viel drüber, schreib mal einen Artikel. Und dann haben mich Leute gefragt, weil ich ja ganz viel nachgebaut habe, kannst du nicht im Workshop drüber geben? Inzwischen habe ich jetzt einen zweiten Workshop, wo wir diese Markgraf-Sachen nachgebaut haben, gegeben. Es wird dieses Jahr nochmal einen dritten geben, das war es dann aber auch, weil sonst platzt mir der Kopf, weil genau das Thema, was du jetzt angesprochen hast. Nur, ich habe Folgendes festgestellt. Was der Cache erreicht hat, ist, dass sich ganz viele Menschen in Arbeitsgruppen zusammengeschlossen haben, und zwar nicht nur jetzt die Bastler, sondern eben auch von Hausfrauen, Ärzte, was auch immer du dir jetzt so vorstellen kannst, die mit diesen Themen direkt im Sinne des Bastelns gar nicht so zu tun haben und die zusammenarbeiten, die versuchen, diese Begriffe zu verstehen, und wenn man da einmal eingetaucht ist und weiß, was er damit meint, dann eröffnet sich, wie wenn man so ein Puzzlestück legt und das Letzte drin hat, ein ganzes Bild, und dann wird's leicht. Und dann habe ich gemerkt, vielleicht ist es doch gar nicht schlecht, dass es so macht, weil es ist jetzt nur noch für diejenigen, die sich auch überwinden oder die ernsthaft versuchen, da einzusteigen, weil die schaffen's, zu schauen, um was es geht. Und man kann sich inzwischen vielen Gruppen anschließen und mitarbeiten, weil da geht's wirklich, du musst es nicht alles lernen, in dem Sinne, du brauchst nur die Grundlagen verstehen, und dann kannst du nachbauen, du kannst es selber nachbauen, es ist so einfach, und du hast ganz schnell Effekte, also richtig Effekte, die du selber nachvollziehen kannst. Und das finde ich so wichtig, dass dann nicht wieder einer, so wie ich jetzt, darüber quatscht und bla bla bla, und da muss man jetzt glauben oder nicht glauben, sondern mach einfach, und du machst, und du hast deine Erfahrung, du hast deine Effekte, und dir kann niemand mehr irgendwas darüber erzählen als das, was du selber erfährst. Und das ist das Tolle, das ist das Neue an ihm, und das schätze ich so sehr daran. Alles andere, was er sonst so erzählt oder so, ist überhaupt nicht mein Thema. Also weder diese Weltfriedenssache, finde ich natürlich auch toll, aber so den Weg, den er da beschreitet oder wie er meint, dass das sei, kann ich nicht viel zu sagen, sondern was ich jetzt wirklich fantastisch fand, ist, dass er so viele Menschen zusammengebracht hat, die einfach jetzt daran arbeiten. Und die Cache Foundation, du kannst bei denen, ich glaube, das kostet 100 Euro im Jahr oder so, dann kannst du so komplett nach deinem Gusto Kurse belegen, das Studieren, Verstehen, das wird es jetzt irgendwann auch in Deutsch geben. Also diese Ideen, dass er das so macht, dass man da einsteigen kann, um was es geht, das finde ich einfach klasse. Das ist jetzt so meins, wo ich so sage, das finde ich toll. Und man hat die Effekte, und ich kann nur sagen, Leute, baut's nach, macht's einfach, es ist alles offen, macht es, und ihr müsst gar nicht mehr auf irgendwelche Leute hören, die sagen, funktioniert's, funktioniert's nicht, der nächste sagt, ist alles Quatsch, mach es einfach, ja, und fertig. Also besser kann's nicht gehen, weil da haben wir jetzt das alles umgangen, was du auch gerade gesagt hast. Aber wie gesagt, die Hürde am Anfang, die ist riesengroß. Also ich hatte genau das Thema. Ich habe jeder hat eine eigene Sprache. Jetzt kommt er mit seinem eigenen. Ja, dann spricht er da von dunkler Materie, von Antimaterie. Dann ist magnetisch wieder was anders, was er dann meint, als wir dann drunter verstehen. Aber wenn du einmal die Grundbegriffe hast, dann läuft's, dann geht's. Es gibt so viele, die auch eigene Ideen umsetzen, Dinge einfach machen, weil sie einfach das Grundprinzip verstanden haben. Und ja, das, ich sag mal so, das hat mich total geflasht, und ich finde das wirklich, also was das betrifft, einfach klasse. Also erkundigt euch. Es gibt auf Facebook ganz viel, ich bin da überhaupt nicht aktiv, aber es gibt ganz, ganz viele Gruppen. Es gibt diese www.plasmaenergie.org heißen die, also plasmaenergie.org. Das ist eine größere Gruppe, die auch so in der Öffentlichkeit auch viel ins Internet gestellt hat, wo man viel nachvollziehen kann auf Deutsch, weil eben bei Cache alles auf Englisch geht und diese Teachings dann manchmal auch von der Tonqualität schlecht sind, dann versteht man nicht genau, was er da sagt. Aber das wird sich wohl jetzt ändern, wie ich von Cache Foundation gehört habe, weil die diese Sachen jetzt auch auf Deutsch rausgeben wollen. Also ich kann nur sagen, springt über euren eigenen Schatten, vollzieht selber nach und hört nicht drauf, ja, nein, weil das bringt einfach nichts. Weil dann laboriert man lange rum, kommt zu einer Einschätzung, das wäre ganz toll, die einen haben so einen totalen Hype und die anderen sind total negativ. Ja, macht euer eigenes Ding, bleibt neutral, schaut euch das an. Also mehr kann ich dazu echt nicht sagen. Das ist wirklich wirklich genial, aber man muss eben einfach diese Hürde überwinden. Also man muss wirklich den Hintern hochkriegen und muss sich richtig einfach dranhängen und damit befassen. Das ist ja ziemlich aufwendig. Es ist ziemlich aufwendig, ja, natürlich. Also diese Teachings, das sind ja über 100 Teachings und ja, man braucht ja ein gewisses Grundwissen, sonst versteht man überhaupt nicht, von was der redet. Ich meine, jemand wie du, der da einsteigt, steigt ja von einem ganz anderen Niveau ein, als jemand, der überhaupt noch nie was davon gehört hat und sie gedacht hat, die basteln mir jetzt lustiger mal freie Energiemaschinen. Ich glaube, der wird verzweifeln. Das nur, wenn du alleine bist. Ich habe festgestellt, weil genau das, ich habe ja auch alleine mich damit befasst am Anfang und. Und dann habe ich festgestellt, wie kommen denn, ich sage jetzt mal, jemand, der überhaupt nicht mit Technik oder mit Physik oder den das gar nicht interessiert, wie kommt der dran, dass der jetzt weiß oder meine Tochter jetzt zum Beispiel, ja, die baut diese Spaceship-Technologie danach. Wie kommt die, gut, die hat das ein oder andere von mir gehört, aber ich habe ihr das nicht erklärt, so in der Tiefe. Also wie kommt die da dran, wenn das doch so komplex, wie ich gedacht habe, wie das für mich ist, ist es gar nicht, weil die Leute tun sich zusammen. Schließ dich irgendwelchen Gruppen an, recherchiere im Internet, wo in deiner Nähe Leute dran arbeiten, tu dich mit denen zusammen, arbeite das gemeinsam aus. Und das ist so wichtig. Ich habe festgestellt, ja auch mit meiner eigenen Thematik damals mit freier Energie, wenn du alleine vergiss es. Ja, und es ist auch, gerade freie Energie ist nichts für dich alleine, wo du dir das für dich kaufst oder baust und dann hast du das nur. Sondern du musst wirklich mit anderen Leuten zusammenkommen, in ähnliche Ausrichtung, ihr müsst es gemeinsam stemmen. Und das funktioniert dann auch. Und das ist auch so, was der Keshe sagt, und das fand ich so toll, weil das meine Einstellung auch inzwischen ist. Und weil er sagt, du gehst nicht her und sagst jetzt, wie kann ich Energie sparen oder Strom sparen, sondern wie kann ich aus der Fülle schöpfen? Und dann baust du so einen Teil nach seinen Risszeichnungen da und dann kannst du geben, dann gibst du das in deine Nachbarschaft, dann gibst du das weiter, ja, das ist die Idee dahinter und das finde ich klasse und das kann man wirklich schließt euch zusammen, kommt in Gruppen zusammen und erarbeitet euch das ist dann wirklich nicht schwer. Ja, also das habe ich festgestellt, wenn du dich alleine dahin sitzt, versuchst da durchzusteigen, das ist wirklich schwer, aber such Kontakte, meinetwegen, wenn jetzt einer Englisch kann, mit der Keshe Foundation, die sind sehr offen, du musst dir nicht alle Teachings reinziehen, wie gesagt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, es gibt Gruppen, die inzwischen schon länger dran arbeiten, die schon ein gewisses Grundwissen haben, man kann sich, ich weiß nicht, ob es jetzt inzwischen ist, aber man kann sich viele Dinge jetzt inzwischen auch auf Deutsch anhören und ich habe vieles gemacht, immer wenn ich die Kinder in die Schule gefahren habe und abgeholt habe, dann habe ich das immer auf meinem iPad einfach im Auto angehört, ja. Egal wie du es machst, es gibt den Zugang, es gibt die Möglichkeiten, die arbeiten jetzt auch dran, dass es in Europa ein bisschen leichter wird, aber ich würde versuchen, einfach wirklich mich mit anderen zusammenzutun. Das ist das A und O. Du hast es nachgebaut. Ich habe das nicht nur nachgebaut, sondern ich habe auch Workshops gegeben, wo wir gemeinsam nachbauen. Und was hast du nachgebaut? Ganz viele nachbauen. Was hast du nachgebaut? Diesen Markgraf. Das ging jetzt nur um den Markgraf, weil ich hatte den zu Hause Generator. Ich ganz viele Den Generator. Ja, oder Reaktor, aber wir wollen jetzt keine Erbsen zählen. Ja. So die Keshe-Technologie, da geht es ja nicht nur um freie Energie, sondern es geht eigentlich um viel, viel mehr, weil du kannst daraus du kannst Wasser daraus erzeugen, du kannst Wärme daraus erzeugen aus dem Plasma, du kannst Nahrung, du kannst Medikamente, du kannst alles, was du benötigst, kannst du daraus erzeugen. Und da geht es gar nicht um freie Energie an sich, sondern das ist jetzt erstmal nur ein Thema, um damit in die Welt zu kommen. Mich interessiert jetzt das freie Energie-Teil. Du hast das Ding, das Energie erzeugt, nachgebaut, stimmt es? Ja, das habe ich nicht nur ich, das haben ganz viele nachgebaut. Und das hat funktioniert? Das funktioniert, ja, das funktioniert. Ich habe jetzt... wie viel Energie hat das jetzt? Bitte? Wie viel Energie hat das erzeugt? So viel, wie du brauchst. Thema ist folgendes. Du hast das nicht, es ist keine herkömmliche Technologie im herkömmlichen Verständnis. Das heißt, du kannst aus dem Plasma, also aus dem Keshe-Plasma, nennen wir das mal so, so viel, egal was das ist, Strom, Wärme, was auch immer, wie benötigt wird. Das heißt, du kannst rein rechnerisch in den Gigawatt-Bereich gehen, aber du machst nur das, was wirklich benötigt wird. Also du erzeugst oder bekommst so viel, was an Strom benötigt wird. Das ist das in dem Falle jetzt erstmal, wo es um den Strom geht. Das heißt, es passt sich an den Verbraucher an. Das passt sich jetzt elektrotechnisch gesprochen, an die Menschen. Nein, genau. Ich meine, es passt sich an die Stromsenke quasi an. Also ganz genau. Das ist ja, das ist ja der so, Traum jedes Generatorbauers. So ist es. Und das ist auch der Knackpunkt gewesen, weil du aus dem Plasma, es ist beispielsweise, du nimmst eine Kaffeemaschine. Warum sollst du Wärme, wenn du die Wärme direkt aus dem Plasma bekommst, über Strom überhaupt erst erzeugen, über diesen Umweg? Weil das ist eigentlich nicht die Natur, die das so macht, ja. Und deshalb ist eben auch der Knackpunkt gewesen für dieses Gerät oder dass du sozusagen den Umweg erstmal über Strom gehst und du musst dem Gerät oder dem System erstmal klar machen, was benötigt wird aus dem Plasma. Ja, also das ist in dem Fall herkömmlich gesehen Strom. Und das dauert eine gewisse Zeit, das ist die sogenannte Konditionierungsphase, die benötigst du, damit sich das sozusagen einstellt, wie viel, also dass du sozusagen Stromverbraucher hast. Ja, also Maschinen hast, die mit Strom oder Strommotoren oder was auch immer. Und das passt dich dann immer mehr an. Und am Anfang funktioniert das alles noch ganz normal und dann ist es immer, dass immer weniger angezeigt wird oder dass immer weniger Strom vom sogenannten Stromlieferanten kommt. Das System ist mal ausgelegt worden, laut Cache, auch für diejenigen, die ins Netz einspeisen wollen oder können. Ich weiß gar nicht mehr, er hat über irgendein Land gesprochen, dass man dann die Idee hatte, dass wenn die Leute das haben, dass sie sozusagen ins Netz dann immer mehr Strom eingeben. Also da, auch das wäre theoretisch möglich. Und ich möchte jetzt auch, da habe ich natürlich sehr viel Gegenwind erfahren, seltsamerweise habe ich den erfahren, weil das, was ich jetzt sage, ist ja Cache-Aussage auch, ja, unter anderem. Und ich bin ja nicht der Einzige, der das baut. Und es gibt ja auch nicht, bin auch nicht der Einzige, der jetzt diese Dinge, die ich jetzt erzähle, erzählt. Trotzdem hat man eben gesagt, ja, und, das wird alles nicht stimmen und das wäre sogar gefährlich, wenn man es einsteckt, wird das ganze Haus abbrennen. Also bei mir ist kein Haus abgebrannt, bei anderen definitiv, die ich kenne, auch nicht. Also das heißt, auch das ist in dem Sinne sicher. Ich kann dir jetzt natürlich nicht sagen, wenn man grobe Fehler begeht, was dann passiert. Aber man steckt halt wie ein anderes Gerät in die Steckdose. Wie sieht dieses Gerät aus, das du da gebaut hast und das quasi beliebig viel, also das sich an den Verbraucher anpasst und beliebig viel Energie liefert? Das ist unglaublich. Also es ist so einfach, weil du, die haben jetzt Folgendes gemacht. Wenn du dir anschaust, welche Forschungen die gemacht haben, auch was die Chinesen jetzt nachvollziehen, das scheint Hightech zu sein. Ja, da siehst du solche Reaktoren und dann wird dann Wasserstoffgas und Heliumgas eingeleitet und es rotiert und so. Das ist natürlich nichts zum selber Nachbauen. Ja, das wäre was für Arbeitsgruppen und so, da wäre das schon toll. Also hat er das umgebrochen, so dass wir... Ich nehme mich jetzt mal mit da rein, weil ich bin auch nicht so der Typ, ich mache zwar Alchemie, aber sobald ich zum Beispiel jetzt mal einen Lötkolben in die Hand nehmen muss oder so, ist bei mir vorbei, ja. Oder auch ein Bild aufhängen, dass es schön gerade hängt, ist für mich auch schwierig. Also ich bin nicht so der Master-Typ. So. Lötkolben. Jetzt hat er das aber, oder ein ganzes Team hat das jetzt so gemacht, dass jetzt auch wir das können. Und dadurch musste sozusagen ein bisschen, ja, wie sagt man, umgearbeitet werden. Und zwar beruht das ganze System im Moment, also die arbeiten gerade auch noch einfacher, aber im Moment beruht es auf Kupferdraht. Man benötigt Kupferdraht in einem Durchmesser von 1,6 mm, wenn es geht. Es kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger sein. Das heißt, man kann auch Kupferdraht vom Schrott, also es gibt auch diese wie heißt das, Erdungskabel, ne? diese gelb-grünen, wenn man das Plastik abmacht, dann kann man die auch nehmen. Man darf nur keine beschichteten Kupferkabel nehmen. Und diese Kupferkabel, die werden einfach sozusagen zu Spiralen geformt. Das kannst du einfach, indem du um eine Stange wickelst. Idealerweise, wenn du eine Bohrmaschine hast oder so, geht es schneller und einfacher, weil da kannst du so eine Stange einspannen und dann kannst du das drum, dreht sich das Teil, dann wickelt sich das Kabel drum. Du kannst es aber auch mit der Hand machen. Naja, wie auch immer. Also genau. Ja? Und das muss nach einer gewissen, wie soll ich sagen, Dimensionierung erfolgen. Vom Prinzip her nicht unbedingt, aber damit du sozusagen auch nachvollziehen kannst, wenn es länger dauert oder wenn es nicht richtig funktioniert oder so, dass du einfach nachvollziehen kannst, wo könnte vielleicht ein Fehler liegen. Gehst du also genau nach den Dimensionierungen, nach den Vorgaben, die es da gibt, die stehen alle im Internet, sind alle frei, wickelst deine Spiralen und dann im Grunde genommen hast du eine gewisse Länge und eine gewisse Dicke. Du hast einfach eine Kupferspirale, die einen gewissen Durchmesser hast, in die du nochmal eine dünnere durchschiebst, reinschiebst quasi. Und dann formst du das Ganze zu einem Ring. Und dann hast du einen äußeren und einen inneren Ring, das war's schon. Jetzt muss das Ganze nur noch mit Hitze oder es geht auch mit einem nassen Verfahren noch beschichtet werden. Ja, da kommt eine Supraleitschicht drauf. Das klingt alles jetzt wahnsinnig technisch, ist es im Grunde nicht, es geht recht einfach. Und dann musst du noch dieses sogenannte, also diese Flüssigkeit, dieses Ganze erzeugen. Da gibt's auch ein ganz einfaches Verfahren. Das dauert ein paar Tage, bis dieses Ganze fertig ist. Das wird einfach aus Meersalz gemacht. Und das Geheimnis dabei ist sozusagen das Meersalz und eben dieses beschichtete Kupfer. Also diese Nanobeschichtung des Kupfers, das ist die entscheidende Rolle an dieser Stelle in Verbindung mit dieser Flüssigkeit. Weil diese Flüssigkeit, die stellt dir freies Plasma zur Verfügung. Also wir sprechen jetzt von Cache-Plasma, nicht vom herkömmlichen Plasma-Begriff. Und dieses freie Plasma wird sozusagen von der Nanobeschichtung gesammelt und festgehalten und in den Fluss gebracht. Und aus diesem Plasma kannst du Atome erzeugen, also sprich Materie, du kannst aber auch Energie erzeugen oder Strom, ja. So, und das ist im Grunde schon alles. Dieses Zusammenstellen von drei dieser Kupferspulenebenen in Verbindung mit der Flüssigkeit, das war's schon. Und das lässt sich ganz, ganz einfach realisieren. Wie lange braucht man dafür, um das zu basteln, wenn man halbwegs talentiert ist? Also ich würde mal so sagen, ich würde mal so einen Monat veranschlagen. Und zwar eben, wenn man berufstätig ist und einfach mal am Wochenende oder mal abends zu Hause mal irgendwas macht. Ne? So in dem Rahmen. Weil was ein bisschen dauert, ist eben, du setzt mehr, also das Spulenwickeln und das geht alles recht schnell, ja, und das Zusammenverdrahten. Nur aus dem Meersalz, du nimmst Meersalz und nimmst destilliertes Wasser. Das setzt du an, also ungefähr, dass du so 100 Gramm Meersalz auf einen Liter Wasser nimmst. Und dann musst du quasi eine kupferbeschichtete Platte oder Spirale einsetzen und ein anderes Metall. Und dann wartest du und dann setzt sich entstehen so weiße Wölkchen, ja, bei diesen sogenannten CO2-Gans, was materiell zumeist aus Zinkoxid besteht, was aber nicht die Rolle spielt, sondern in diesem Meersalz bildet sich dieses Gans eben, diese Materie im Nanozustand. Und die setzt sich ab und dann musst du sozusagen einfach warten, bis sich das unten abgesetzt hat. Und dann musst du oben das Salzwasser abschöpfen und dann musst du immer wieder mit destilliertem Wasser waschen. Also gibst einfach wieder destilliertes Wasser drauf, wartest, bis sich das absetzt, dann schöpfst du wieder ab und das machst du ein paar Mal und das dauert einfach. Ja. Okay, jetzt die Prozedur zu erklären, die ist dann eher auf Cache nachvollziehbar. Aber wie sieht das dann aus, das Ding? Das würde mich jetzt noch kurz interessieren. Also ja, auch einfach im Internet gucken, weil da müsste man beschreib's kurz. Du musst dir einfach vorstellen, du hast so Handteller großen Durchmesser, hast du eine kleine innere Spule und eine äußere Spule und da hast du drei Stück, die du einfach, egal wo, auf Holzbrettchen, auf Pappteller, was du gerade zur Verfügung hast, quasi übereinander stapelst. Ja. Die werden miteinander verdrahtet und das war's schon. Und dann, ja, aber wo steckt man dann die Verbraucher an und so weiter? Beschreib das ganze Ding bitte. Ja, also du hast diese, also am besten zeigt man es natürlich. Ja. Aber du musst dir jetzt einfach vorstellen, du machst jetzt Kupferspiralen und die formst du so zu einem Kreis zusammen, ja, und die verbindest du miteinander. Und dann hast du diese einfach so übereinander liegen und dann brauchst du einfach handelsübliche, ganz normale Kabel. Ein Kabel mit einem Stecker, den du in die Steckdose steckst. Das kommt an ein Ende von diesen Dreier-Konfigurationen. Das ist genau beschrieben, an welches Draht es drankommt. Und dann brauchst du einfach nochmal ein Kabel mit einer weiblichen, weißt du, wo du halt einen Stecker reinstecken kannst. Da steckst du deine Verbraucher an. Und das war's schon. Also das heißt, du verbindest das einfach miteinander. Du schaltest sozusagen das Gerät zwischen Steckdose und Verbraucher, einfach ausgedrückt. Und nach einer gewissen Zeit zieht es keinen Strom mehr aus der Steckdose, gibt aber dennoch Strom an die Verbraucher ab. Ganz genau. Und ja, da entsteht dann einfach ein Kurzschluss, wenn du das anschließt, wenn du Kupferkabeln da... Nee, also, weil die sind ja beschichtet, die Kupferkabel sind okay. Beschichtet. Das also heißt, der Innenwiderstand ist hoch genug, dass es nicht einfach die macht, sind, das Licht ist aus. Ja, das ist irgendwie im Gigaohm-Bereich liegt das. Ah ja. Wenn man das misst. Also das, wenn es ja richtig beschichtet ist, also wir haben es, ich bin nicht der Einzige, es sind jetzt bestimmt 60 Leute, die ich kenne, die schon nachgebaut haben, wobei ich jetzt nur von der Bauphase rede. Ich bin da noch nicht im Bilde von denen, wie weit die sind, aber es ist wirklich noch nichts passiert. Also wenn man sich an die Vorgaben hält, ja. Naja, gut, dann Kurzschluss passiert jetzt auch nicht so viel. Also, und kann man diese Kupferdrähte, wenn man die berührt, kriegt man dann einen Schlag? Nehmen wir an, also, ja. Nein. Nein, interessant. Nein, du bekommst keinen Schlag. Das Einzige, was ich mir, also ich habe es schon angefasst, es ist nichts passiert. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, weil wenn du feuchte Hände hast oder so, ich würde es einfach nicht machen, generell nicht machen, aber wenn du feuchte Hände hast, kann ich mir vorstellen, dass das durch diese Beschichtung durchgeht. Also man sollte es jetzt nicht unbedingt anfassen, ich würde auch irgendwas drüber tun, aber es passiert nicht direkt etwas. Ja, es ist so isoliert, du bekommst keinen Schlag. Und schon gar nicht, wenn das Teil keinen Strom mehr zieht, dann auch nicht mehr, auch wenn es Strom liefert. Also das ist ein Prinzip, weil man kann das auch komplett autark bauen. Und das ist im Prinzip so ähnlich wie mit diesem naszierenden Wasserstoff oder mit dem braunschen Gas. Ne? Man kennt es, man kann damit zum Beispiel einen Nagel an einen Ziegelstein schweißen. Und die Temperaturen sind unterschiedlich. Hält die Flamme an den Ziegelstein, hat die Flamme eine andere Temperatur, als wenn es an den Nagel hängt. Ja. Du kannst da wohl auch einen Finger reinhalten, so ist es mit dem Strom da auch. Du kannst es sozusagen, wenn es keinen Strom mehr von außen zieht, aber Strom an die Geräte gibt, dann kannst du es 100% anfassen, weil dann auch wenn du feuchte Hände hast oder so, es dir, weil du ja kein Verbraucher bist, das Plasma dir keinen Strom gibt. Und ich nehme an, da gibt es auch Videos im Netz, wo diese Dinger laufen und Messungen oder? Gibt es Messungen inzwischen, stellen es einige ins Netz. Ich finde am besten Stromrechnung vorher, Stromrechnung nachher. Ist für mich immer der beste Beweis. So habe ich das immer gehalten. Ich messe eigentlich gar nichts. Ja, das ist umständlich. Also das würde ich dann schon so messen, dass ich schaue, wie viel zieht das aus dem Netz raus und was kommt auf deiner Seite. Ja. Aber okay, in einer anderen Aussage, wir sind jetzt schon bei 2 Stunden 40, also wir werden jetzt dann bald einmal Schluss machen, aber das muss ich jetzt noch kurz besprechen, weil in einer anderen Aussage aus einem Raum- und Zeitartikel habe ich gelesen, dass du hast eine freie Energiemaschine gebaut, die funktioniert und mehrere Haushalte mit Energie versorgt. Ist das dieselbe wie die, die du gerade besprochen hast, oder eine andere? Das war eine andere, das war ein anderes System. Das ist und du hast mehrere Haushalte, wie viele Jahre? Wir haben jetzt 2016. Ungefähr, ja. Also, 5 Jahre. 5 Jahre. Und du hast mehrere Haushalte dann mit Energie versorgt? Ja. Wir haben ein Generationenwohnprojekt gehabt. Und in diesem Rahmen, gesund wohnen und habe ich das auch noch mit anderen zusammen natürlich. Ich habe das nur nach meinen Vorgaben ist es gebaut worden. Wir haben damals dieses Bedini-System verwendet. Das ist für den einen oder anderen Hörer ein Begriff. Nur haben wir das umgemodelt, umgebaut. Und was ich heute, nach heutigem Cache-Wissen, würde ich jetzt sagen, funktioniert es ganz ähnlich. Also diese Bedini-Technologie ist eine, da verwendet man auch Bifilar-Spulen, so nach Tesla-Vorgaben. Und das ist ein System, was eine Impulstechnologie ist, womit man so Bleiakkus laden kann von Photovoltaikanlagen. Ja, das war die Grundlage. Und da ist das Einfachste, womit wir angefangen haben, du lädst quasi 5 Batterien und nimmst immer eine, um das Gerät selber zu betreiben. Und die Modifikationen, die waren so, dass im Grunde genommen, ich wusste das damals, ich habe das aus alchemistischer Sicht gemacht. Wir haben damals mit nicht mit Kupfer, sondern also mit Siliziumdioxid gearbeitet und haben damit, also Quarz, damit die Spulen quasi beschichtet oder eingebettet. Und dann musste es einfach noch nach gewissen Dimensionierungen gebaut werden, was der Bedini nicht angegeben hat. Und es entstehen die Effekte in der Batterie. Und wenn ich das heute betrachte und rückwirkend, dann könnte man sagen, dass genau das, dass in der Batterie, es braucht dieselbe Konditionierungsphase, dass in den Batterien oder in den Bleiakkus quasi diese Gänse oder dieses Ganze entsteht. Ja? Davon bin ich heutzutage überzeugt, dass es ein ganz ähnliches System war, nur mir war das damals nicht bewusst. Und wir hatten da einen Physiker, einen Elektroingenieur dabei, also wir haben das richtig ausgearbeitet auf eine große Maschine, auf 5-10 Spuler, die wir hinterher dann hatten. Nur das Ganze ist natürlich im Bach runtergegangen, weil das ist bekannt geworden und dann ist jemand dazugekommen, der uns da komplett platt gemacht hat. Ne? Wie hat euch der platt gemacht? Also erstmal mit Mobbing, dann hat er, weil wir waren nur 3 Familien mit Kindern, haben dann natürlich für dieses Wohnprojekt auch Leute gesucht, die vor allem jetzt nicht, wenn es fertig ist, einziehen, sondern die mitarbeiten. Und er hat dann die ganzen 9 dann unter seine Fittiche genommen und hat dann versucht, uns so auseinanderzubringen, was erstmal nicht geklappt hat. Und dann kamen so üble Methoden. Ich hatte nachher Dateien auf dem Computer, wo ich gedacht habe, gleich stellt die Polizei und ich bin im Knast. Und das war für mich dann auch der Grund auszusteigen, sofort alles zu kappen. Und dann haben wir das übergeben, alles an ihn. Und dann hat er das aber dicht gemacht. Ne? Also das war mehr so diese üble Seite über jemanden aus dem Verkehr ziehen. Und jemand hat gerade im Chat ein paar Bilder gepostet von solchen, also von diesen Kupferspulen und diesen gewundenen und dann eine umherum und dann noch eine drinnen. Und offenbar gibt es da auch einige Videos. Verstehe mich nicht falsch, aber ich meine, was mich da immer wieder wirklich verwundert ist, wenn das klingt ja relativ einfach, wenn jemand so quasi aus dem Stand das in einem Monat sich zusammenbasteln kann und dann ein Gerät hat, du hast jetzt gesagt, das ist ein bisschen ein Gigawatt, aber sagen wir mehrere Kilowatt. Kannst, wenn du es benötigen würdest, weil du kannst deine Rechenschaft damit verwenden. Es reichen schon mehr, ein paar Kilowatt, 10 Kilowatt. Und das Ding gibt einfach 10 Kilowatt ab. Also was ich dann wirklich nicht verstehe, ist, dass das nicht in den Schlagzeilen ist. Es tut mir leid. Ich verstehe es nicht. Schau dir doch mal an, was wir für eine Pressezensur haben. Naja, ich kenne das alles. Trotzdem, ich kenne das alles. Ich seit 15 Jahren im Internet und länger. Im Internet kannst du alles, also es ist nicht geheim, du kannst alles, weil das ist ja nicht jetzt, ich setze mich jetzt hier nicht hier hin und habe jetzt sozusagen Geheimwissen, sondern das ist alles offen. Du kannst das alles nachvollziehen, du kannst es recherchieren. Nein, ich brauche da nicht blöd reden. Ich sollte das einfach selbst nachbauen. Also auch, und auch jeder andere, der jetzt da sagt, ich meine im Prinzip, man kann ja das glauben oder nicht, aber wenn das jetzt wirklich stimmt, dass diese ganzen Anleitungen detailreich genug im Netz stehen, dann kann man das nachbauen. Okay. Das Problem ist, ich werde wahrscheinlich keine Zeit haben, aber es reizt mich jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen. Dann pass auf, aber du kannst es vielleicht, du könntest einfach nur einen Impuls setzen, dass du Leute, die du kennst, dass man einfach sagt, komm, wir machen mal einen Termin, setzen uns zusammen. Ja, ich habe da ein paar Leute jetzt im Auge und vielleicht. Und ich werde dann ganz sicher an dieser Stelle darüber berichten, egal ob es funktioniert oder nicht. Gerade wenn es nicht funktioniert, werde ich darüber berichten, wenn es funktioniert auch. Ja. Das reizt mich jetzt schon, weil es ist unglaublich. Es ist völlig unglaublich. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich klinge jetzt so, weil ich bin an derselben Stelle wo du warst, ne? Ja. Weil ich war genauso, ich habe gedacht, das kann nicht, weißt du, das ist wirklich, also wenn das so einfach und jeder macht, wo sind denn die Leute und so, ne? Und kann das sein? Und ich konnte es auch nicht glauben. Und ich bin einfach, das hat ein paar Monate gedauert. Ich bin sozusagen. Und du schwörst Stein und Bein, dass dieses Ding, das du nachgebaut hast, tatsächlich Energie abgibt, mehr als es von der Steckdose zieht. Ich bin nicht der Einzige. Es gibt in Deutschland einige, die das jetzt in Betrieb haben, auch im Auto. Ja, aber mit denen rechne ich. Ich rede jetzt mit dir. Also du sagst, es ist so. Ja, es ist, okay. Als ich den Artikel geschrieben habe, da war ich noch vorsichtig. Jetzt habe ich wirklich, ich habe sehr viel, also es ist viel Zeit ins Land gegangen. Absolut tut es. Man muss ein paar Dinge berücksichtigen. Man darf das nicht anschauen wie ein Elektroingenieur, also wie im Sinne des Stromflusses. Ich bin halber Elektroingenieur, allerdings habe ich mit Starkstrom niemals am Hut gehabt. Ich bin Telematiker. Aber also im Prinzip völlig auf der Software-Seite. Aber ich meine, so ungefähr ein bisschen, was sagt man das noch? Ja, und gerade deshalb also ist wenn du wirklich dieses Plasma-Thema versuchst nachzuvollziehen, dann funktioniert es einfach, weil du musst ein paar Dinge berücksichtigen, einfach was diese Beschichtung betrifft. Man kann zum Beispiel intern in dem Gerät keine Lüsterklemmen oder irgend sowas verwenden. Das muss alles einfach verdrillt werden. Und du hast es auch, Moment. Und du hast es auch gemessen, weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass durch irgendeinen Effekt der Stromzähler irgendwie ausgebremst wird, aber trotzdem noch die Leistung aus dem Netz bezogen wird. Ja, und das ja. kann man nur ausschließen, indem man wirklich schaut, wie viel Leistung geht da über die Leitung jetzt dann tatsächlich drüber. Also, weil ich meine, so ein Stromzähler ist ein Induktiv, der arbeitet mit Induktion und vielleicht kann man das dann irgendwie ausbremsen. Ja, möglich. Also, das kannst du das ausschließen? Kann ich nicht ausschließen, weil da kenne ich mich zu wenig aus. Da wird es mich dann spannend. Ich kann nur eins sagen, Geräte, die man nicht in die Steckdose steckt, die funktionieren genauso. Und das zeigt mir einfach, dass ich dann einfach sozusagen für mich jetzt, weil ich zu wenig Ahnung dann von diesen, würde ich jetzt einfach auch so annehmen können, dass man sagt, vielleicht gibt es da einen Trick, vielleicht weiß der das gar nicht selber und dass das irgendwie umgangen wird. Nur, was ich eben erlebt habe, ist eben, dass die Dinge auch so funktionieren, ohne dass es in die Steckdose steckt. Alex, zwar jetzt nicht in dieser Ausführung, wie wir sie da haben, sondern über diese sogenannten Alex-Batterien, habe ich auch schon nachgebaut, funktioniert auch, muss ich dazu sagen, bei mir jetzt in meinem eigenen System nur beim Auto und auch nur im Taschenlampensystem, aber das zeigt mir, dass es funktioniert, dass ich die Energie auch so bekomme nach diesem Prinzip, weil ich nach diesem Prinzip gearbeitet habe. Ja, also das war für mich einfach so das Thema, dass ich mir gesagt habe, ja, okay, es ist irrelevant, weil ich kann mir einen Teil auch bauen, wo ich es direkt sozusagen so bekomme, ohne dass ich in die Steckdose stecken muss. Ne? Aber wie aber gesagt, was ist dann mit diesen ganzen freien, und du könntest eine Vorführung machen jederzeit von diesem Gerät. Ich meine, Vorführung ist kein Problem. Das Problem ist einfach, warum machst du das nicht? Weil das nicht mein Thema ist. Das soll der Cache machen. Ich möchte einfach. Warum macht der nicht? Macht der doch. Macht ja, aber, der doch. Man muss sich nur mehr. Also, Entschuldigung, ich nerv jetzt ein bisschen, aber schau, das ist so. Ist in Ordnung. Ja, ich weiß, es muss in Ordnung sein, weil es ist. Ja. Ich meine, ich krieg das in den Kopf rein. Jemand schreibt, vielleicht ist es zu einfach, um wahr zu sein. Jemand anderer bin gespannt halt, nämlich ja, auf meinen Selbstversuch. Ich meine, ich glaube es nicht. Aber wenn es also, wirklich so ist, ich bin, also, ja. Ich sag, ich bin so rangegangen. Ich habe mir gesagt, ich probiere erstmal rum, um die Effekte zu bekommen. Die habe ich dann bekommen. Dann habe ich mir gesagt, naja, ich habe jetzt auch mit alchemistischen Sachen zusätzlich. Also ich habe erstmal nicht mit dem Gans, sondern mit dieser Jungfernmilch gearbeitet und hatte Effekte. Und dann habe ich mir gesagt, ja, vielleicht liegt es ja an der Alchemie. Also versuche ich jetzt mal eins zu eins exakt Cache nachzuvollziehen. Dann war das der absolute Horror für mich, ne? Weil eben die Sprache, die Begriffe, die Verwirrung, die Teachings. So, dann habe ich da echt, ich kann ja nicht sagen, also was ich da für einen Prozess durchgemacht habe. Und dann habe ich genau, also ich habe das alles runtergearbeitet, eben auch bei dem Markgraf ganz genau, wie das genau sein muss, weil ich einfach ausschließen wollte, Fehler, und ich wollte auch ausschließen oder wenn was nicht funktioniert, dass ich wissen kann, warum es vielleicht nicht funktioniert. Also habe ich es versucht hundertprozentig so nachzuvollziehen, wie er das angibt, was dann auch ein bisschen schwierig war, weil ja jede Woche wieder neue Erkenntnisse oder neue Dinge dazu freigegeben wurden, was nochmal verwirrender war. Ja. So, und dann habe ich festgestellt, hey, es funktioniert eben auch eins zu eins so nachgemacht, was er jetzt so macht, ja. So, und jetzt ist so einfach mein Thema, dass ich mir Leute, baut es einfach nach, probiert es um. Ja, weil, man muss sagen, das kostet vielleicht 50 Euro. Ich meine, da kannst du nicht viel falsch machen. Und ich habe alle, die mir gesagt haben, es funktioniert, ich habe alle angeschrieben, ich habe alle darum gebeten, bitte, bitte, bitte schreibt mir genau, was ihr gemacht habt, warum funktioniert das nicht. War ja gar nicht so wie jetzt, dass ich sage, hey, toll, sondern ich wollte einfach, ich war ja total kritisch. Ich meine, du musst mal meine E-Mails lesen. Ich glaube, ich war der größte Cache-Kritiker jetzt im faktischen Sinne, also nicht jetzt einfach nur blöde Kritik, sondern einfach wirklich, hey, an der Stelle, was nehmen wir für Begriffe und so, kann das vielleicht funktionieren. Und ich habe einfach die Rückmeldung, die ich bekommen habe, habe ich gesehen, also die mir zurückgeschrieben oder die gesagt haben, ich habe das und das gemacht, habe ich gesehen, die hatten bestimmte Fehler gemacht. Haben die Fehler korrigiert, hat es funktioniert. Und ich habe noch keine einzige, auch das würde mich mal interessieren, keine einzigen Nachbau oder irgendwas, wo man mir auch belegen konnte, es funktioniert nicht. Das fand ich jetzt für mich interessant, ist natürlich nicht repräsentativ. Also nur gab's öffentliche Präsentationen schon von Cache und gab's das schon? Ja, von die dann auch funktioniert schon, haben? Und die haben die funktioniert bei diesen Präsentationen? Das hat da funktioniert, nur das kann man das natürlich in Zweifel ziehen, das kann man nicht sagen, der erzählt uns ja viel und naja, was er uns da zeigt, wer weiß, ob das stimmt. Deshalb sage ich einfach nach, und ich habe, also ich sag mal so, ich bin jetzt nicht der Einzige, kann ja Ich sage das mal total bescheuert. Kann ja sein, dass ich mich selber verscheißere, ne? Gibt's ja einfach mal. Ja, das kann so sein. Begeistert macht das Dinge, kann ne? Sein. Genau. Absolut. So, und das war für mich einfach der, ich sag mal so wichtig, dass ich eben Rückmeldungen von anderen bekommen habe, dann gibt's da auch welche, die tatsächlich Ahnung haben von Messen, ist nicht so einfach, weil ja, es ist einfach nur so genau. Zu messen, da misst man irgendwas. Das hat sowieso keinen Sinn. Gibt's da welche, die Ahnung haben davon? Ich kann es zum Beispiel nicht. Also weil ich einfach nichts mit Starkstrom am Hut habe. Die aber davon Ahnung haben und die gemessen haben und das bestätigt haben, dir gegenüber. Und jetzt ist er weg. Na gut, die Frage möchte ich noch stellen. Es ist heute ein bisschen mühsam, keine Ahnung warum. So. Ja, da bist du wieder. Du warst auf einmal weg. Ja, ich habe aber auch nichts gemacht. Das ist seltsam. Ja, das ist schon. Gerade bei der einen Frage, die stelle ich jetzt mal. Gab's also, du hast die Frage noch gehört? Nee, sag nochmal. Okay, gab es Leute, die messen können, die ja, sich da auskennen, die das Ding gebaut haben, gemessen haben und tatsächlich gesagt haben, es geht keine Energie rein und es kommt so und so viel Kilowatt raus? Ja, gibt's. kann ich aber auch nur sagen, muss ich denen auch glauben. Ne? So gibt es auch im Internet. Und deshalb baut es einfach nach, schließt euch zusammen, baut es nach. Also und wenn es nicht funktioniert, wäre auch super, wenn ich da Infos drüber bekommen würde, immer noch. Ja, ich auch. Ich werde es versuchen, falls jemand anders es tatsächlich macht, nachbaut, nachvollziehen kann und es funktioniert oder nicht funktioniert, ich würde gerne davon hören. Würde mich wirklich interessieren. Gehen. Ganz genau. Und ich werde es an dich weiterleiten auch. Also falls und mir wäre auch wichtig, Leute, ich habe das auch so, ach nee, dann kaufe ich es mir direkt und so, ne? Weil die bieten das ja auch an. Und da muss ich so sagen, kann man das kaufen, das Ding? Nach, ja, kann man nein, kaufen. Nein, das mein, nein, ich kauf's. Mich interessiert das Nachbauen nicht. Er verkauft dir fix und fertig tatsächlich. Fix und fertig, ja. Okay, ihr bestellt es. Was kostet so ein Ding? Also, wenn ich jetzt richtig, also das hat mal irgendwie 399 Euro gekostet und jetzt 499, du musst aber wohl. Also, wird immer teurer. Ja, nur 100 Euro. Aber du musst nochmal irgendwie denselben Preis nochmal als Spende extra dazu tun, sozusagen in deinen Warenkorb, weil die bauen, mit jedem gekauften bauen die nochmal ein Gerät, um das sozusagen in die Drittweltländer zu verschenken. Ja, aber wenn es nur 50 Euro kostet, warum muss ich dann 800 Euro hinblättern? Materialkosten, ja. Keine Ahnung, ob die Materialkosten oder was natürlich, immer. Ja. Also ich sag mal, 50 Euro bezahlst für Kupfer. Und da kannst du nicht viel falsch machen. Baus nach. Also 800 Euro kostet das Ding, wenn man es bestellt. So 800, 900 Euro im Dreh, ja. Schon 900? Also bin mir nicht sicher. Cache Foundation auf der Homepage, einfach schauen, nachschauen. Okay, muss ich mal anschauen. Es ist jetzt wieder viel länger Geld. Her, dass ich da geguckt viel habe. Geld, aber ja. Na gut. Nee, baus nach, also ich bin nicht so ein Fan fürs Kaufen, dann ist irgendwas ein bisschen enttäuscht. Baus nach, also tut euch mit Leuten zusammen, baut. Na, was soll dann sein? Ich meine, wenn ich das von denen kaufe, dann wird das ja wohl funktionieren, viel eher als wenn ich selbst baue. Was soll das sein? Also wenn ich mir das von einem Kauf erwarte ich mir, dass es einfach funktioniert. Natürlich. Ja, also ich bin nicht so. Also ich bin ganz anders. Na doch, also so bin ich schon, weil ich meine, Entschuldigung, was soll das? Ja, naja, aber aber wie gesagt, belassen wir es einfach an der Stelle, weil ich meine, du sagst, es funktioniert. Ich glaube jetzt nicht, dass du mir einen Blödsinn erzählst, zumindest nicht wissentlich. Du kannst nicht, es kann natürlich sein, dass du dich selber quasi in die Irre führst und alle anderen, die da mit dir in Kontakt waren, haben sich auch selbst in die Irre geführt oder wollten so unbedingt glauben, so sehr glauben, dass sie halt, dass sie es halt tatsächlich dann erschaffen haben oder sowas, weiß ich. Aber also ich sag mal so, ich bin da sehr kritisch rangegangen und das Einzige, was natürlich sein kann, ist irgendeinen komischen Fehler, irgendeine komische Selbsttäuschung, die ich mir aber auch nicht erklären kann, weil mit anderen Effekten, die ich erzeugt habe, dann wäre das schon sehr, sehr seltsam. Ja, du hast ja sowieso Unmengen an diesen freien Magiemaschinen bereits gebaut. Also du bist dann ein Meister in der Selbsttäuschung. Also, keine Ahnung. Du wärst ein Meister in der Selbsttäuschung, ja. Was ich da nicht unterstelle, aber ich sag mal, Du, also ich empfinde mich nicht so, aber ich würde trotzdem einfach darauf bestehen, vollzieht selber nach, also baut es nach. Also mir ist es ein ganz wichtiges Ding gewesen an dieser Stelle, weil ich ja selber, also wenn ich dich jetzt so reden höre, dann höre ich mich selber. Ich war genau an diesem Punkt. Ne? Ja, natürlich. Jetzt merke ich einfach, aber durch das selber nachvollziehen, das hat mir sehr viel gegeben. Ja, das glaube ich also, schon. Das ist immer schön, wenn was basteln, wenn das funktioniert. Ding, das ist toll. Dass ich mir sage, ich glaube, ja, ich weiß, ich habe zwar das Geld, aber wenn ich das Geld jetzt hätte, ich würde es auch nicht kaufen, muss ich dir ehrlich sagen, irgendwie. Ist mir das komisch. Ne? Ich baue es lieber selber nach, um dann, also an dieser, was das betrifft, ne? Ich baue es dann selber nach, um einfach meine eigene, wie soll ich sagen, Ungläubigkeit dann dadurch zu verlieren. Ne? Klar. Weil sonst hast du da so ein blaues Gerät stecken, das steckst du ein, das ist immer noch mysteriös, dann weißt du nicht, dann traust du dich das vielleicht auch nicht aufzumachen und so. Also ist mir ganz komisch, muss ich dir gestehen. Das ist seltsam, ja. Ja, aber ja, ich würde sagen, belassen wir es dabei. Ich habe jetzt auch schon ein Echo am Telefon festgestellt, keine Ahnung, wo das herkommt. Und es gibt einen Brumm, den habe ich inzwischen aber schon ein bisschen rausgefiltert. Okay. Aus irgendeinem Grund ist das Universum da ein bisschen gegen uns heute, aber bei diesen Themen kein Wunder. Naja, also ich habe mich jetzt auch ein bisschen selber gewundert, wie soll ich sagen, einfach da auch hier sehr euphorisch, aber einfach mein Punkt ist da mehr gar nicht so, glaubt mir fast niemand, aber gar nicht so die freie Energie, als vielmehr dieses, Leute, kommt einfach zusammen, macht ein kleines Team, beschäftigt euch mit diesen Themen, macht es, ihr könnt es nachvollziehen. Ja, die freie Energie ist natürlich auch wichtig, also saubere Energieerzeugung ohne Nebenwirkungen wäre natürlich eine ganz große Hilfe für die Ökologie dieses Planeten. Absolut. Wäre natürlich, ich meine, wir haben jetzt schon zwei Dinge besprochen, die das Finanzsystem komplett zum Einsturz bringen würden. Die Energiesache noch viel mehr, aber auch die Goldsache. Ist es ja schon. Also wir dürfen nicht vergessen, dass das, was wir jetzt haben, ist ja schon zusammengebrochen. Ja, klar, aber da fangen wir jetzt gar nicht an damit. Da reden wir die nächste Stunde. Aber Peter, es war ein spannendes Gespräch, muss ich sagen, und ich würde mich freuen, wenn wir es fortführen. Ich glaube, es gibt da genug Themen, genug Dinge. Und ich würde sagen, wir haben jetzt einmal so 3 Stunden und das ist für mich so das Maximum. Also eigentlich versuche ich es ja bei 2 Stunden zu belassen, aber bei solchen Dingen dann artet es halt immer wieder ein bisschen aus. Ja, super. Und ja, hat mir sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht und du magst auch wieder mal kommen. Sehr gern. Also mir hat's richtig Spaß gemacht. Ich habe auch ein bisschen mich jetzt über mich gewundert, wie ich so aus mir rausgegangen bin. Bin eigentlich mit solchen Themen viel vorsichtiger. Aber ich provoziere. Ich sag mal so, es ist ja kein Schmarrn, den ich erzähle, aber ich weiß, dass es für viele so klingen kann und deshalb mache ich normalerweise... Auf jeden Fall. Für die meisten Normalticken klingt das wie völliger Schmarrn, glaub mir das. Ja, ich mache das auch nur in meinen Workshops, wo ich die Dinge auch wirklich direkt zeigen kann. Da bin ich viel offener, sonst eigentlich gar nicht. Und das zeigt mir so ein bisschen einfach aber auch, es war ein tolles Gespräch, also ich finde das wirklich klasse, auch wie du das machst und also es hat mir auch richtig gut getan und die Zeit ist jetzt vergangen wie im Fluge, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie 3 Stunden waren. 3 Stunden, so ist es. Wahnsinn. Und wir sind alle fertig, ich bin schweißgebadet. Nein, das nicht, aber... Es hat mich unheimlich gefreut, ich fand es wirklich super. Und, ich auch. Ja. Okay, dann Peter, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch heute. Und, ich bedanke mich bei dir. Und ich hoffe, wie gesagt, vielleicht führen wir es in der Zukunft einmal fort. Wenn es irgendwas das dir auf den Nägeln brennt und wo du glaubst, da wäre ich der richtige Gesprächspartner, dann melde dich doch einfach. Und ansonsten, ich habe dich dann eher ein bisschen im Auge vielleicht und dann, oder wenn ich... Meld du dich, weil ich weiß nicht, frag einfach an und dann sage ich dir, ob ich dir was dazu sagen kann, weil ich habe nicht so das Bedürfnis, so in die Öffentlichkeit eigentlich zu gehen. Bei mir läuft es im Moment immer so, dass ich immer nur gefragt werde, magst du da nicht zu was sagen? Mach mal so, also wenn es irgendein Thema gibt, wo mir du dazu einfällst, dann werde ich mir bei dir melden. Okay, ich danke dir und noch einen schönen Abend nach, wo bist du gerade? Ich bin in Egling an der Paar, das ist so bei Landsberg am Lech, Augsburg, da in der Augsburger Gegend. Okay. In der Augsburger Gegend. Dir auch. Alles Gute, schönes Wochenende auch an die Zuhörer. Hat mich sehr gefreut, dass einige zugehört haben und ich hoffe, manche konnten was mitnehmen. Das bin ich mir sicher. Wichtig. Andere wieder nicht. Alles, behaltet das Beste. Ihr müsst nicht alles so annehmen. Das, was zu einem passt, ist immer gut. Ne? Nichts glauben, also ausprobieren. So ist es. Genau. Okay, gut. Vielen, vielen Dank. Danke und alles Gute. Viel Erfolg und viel Spaß noch. Dankeschön ebenso. Okay. Mach's gut. Ciao, danke. Ciao. Crop FM. Glaubt, was ihr wollt. Ja, das nächste Mal Crop FM gibt es am 24. Juni 2016 und meine Gäste werden sein Stefan Franke und Manfred Jelinski, das ist eine Remote-Viewing-Legende aus Deutschland, der hat das schon in den 90ern betrieben und wir werden so eine grobe Timeline bis 2030, das ist auch der Arbeitstitel, wahrscheinlich wird es der Titel der Sendung werden, behandeln, das heißt, was erwartet uns so in den nächsten 14 Jahren? Was erwartet uns nicht? Das ist nämlich vor allem spannend oder ist oft viel interessanter, was eben nicht gesehen wurde von den Herren. Heißt natürlich nicht, dass es dann doch passiert, aber jedenfalls, Remote Viewing und vor allem Remote Viewing in die Zukunft. Ich glaube, das haben wir noch nie so richtig behandelt und dann gleich eben in der Praxis, nämlich die nächsten 14 Jahre so im Visier. Und wie gesagt, Stefan Franke und Manfred Jelinski werden meine Gäste sein. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum 24. Juni 2016. Macht es gut. Just observed it, causing you and me. They believe in time. I've just observed it, causing you and me. Passing once, passing twice, I wouldn't recognize today. Passing by, all that was gone lies ahead, sticked into my